Geiler Shit, Alter. Jetzt aber endlich. Einmal mit Profis. Ja, aber wenigstens pünktlich wie die Welt rumlaufen. Die schönste Form von live undefiniertes Live. Wenn die Welt rumlaufen, dann eher anfangen. Ja, wir fangen pünktlich an und dann zwingt uns das Schicksal doch nicht pünktlich anzufangen. Ist der Hammer, oder? Ja, das ist schon schlimm. Also wir haben ja am Anfang eine Schweigeminute wegen dem Terror rund um die Welt eingelegt. Das waren in Wirklichkeit nur 10 Schweigeminuten, damit wir uns auf Dinge besinnen können, die wichtig sind in Tagen wie diesen. Ja. Wir dachten uns erst eine riesengroße, fantastische, eloquente Einleitung, aber dann nicht mit uns. Nee. Ja. Deswegen sind wir heute auch nur zu viert. Ja, wir wollten so ein bisschen auch das Feeling von der Demo gestern ein bisschen rüberbringen. Ja, deswegen auch das Motto, mit uns erst recht nicht. Und ich sehe gerade, der Mond steht ja gar nicht in unserem, hat gar nicht in unserem... Ja, bevor jetzt hier Never Touch a Running System, bevor jetzt doch irgendwas anderes sich hier technisch verdreht, das bin ich nur durch meinen Avatar hier präsent, okay? Das hat noch keine Probleme gemacht bisher. So, jetzt gibt es dich auch als Affen, das geht ja schnell. Ja, hallo erstmal und keine Ahnung, was da schon wieder schiefgelaufen ist. Auf jeden Fall ist jetzt im Prinzip alles genauso wie vorher auch. Aber jetzt geht's irgendwie. Der Mann in der Krise. In der homoerotischen Krise. Ich meine, was ist das auch für ein Bild, Alter? Ich keine Ahnung, Mann. Ja. Das sieht aus wie ein Homofürst. Ich weiß nicht. Männer inszenieren sich plötzlich als Opfer der Gesellschaft. Das ist einfach, normalerweise sind Metapher ja bildliche Geschichten, aber hier hast du das Bild zu dem Artikel und das Ganze wird einfach künstlich aufgeblasen. Ja, eigentlich, wenn du das Bild gesehen hast, kannst du den Artikel sparen. Ja. So ist das heute. Weißt du doch, mehr Bilder, weniger Text. Genau, das war damals bei der Bitte noch New York so Times. Umfürsten. Was ist das auch für eine Bildunterschrift? Feminismus, Globalisierung und jetzt auch noch Digitalisierung. Der Mann bekommt es mit der Angst zu tun. Moment mal, sonst heißt es doch immer, in der Digitalisierung gibt es nicht genug Frauen. Könnt ihr euch auf eins einigen, ein Narrativ, weil mehrere werden unglaubwürdig. Vor allem, wer hat Angst vor der Digitalisierung? Leute, die alt sind. Ich glaube, da steht in Techniker. Ich glaube, da steht in diesem Müll schon drin mit der Digitalisierung, von wegen, dass ja die Soft Skills jetzt so wichtig sind und deswegen. Die Software Skills meinst du? Durch die Männer so große Probleme kriegen. Wie inszenieren wir uns denn als Opfer? Naja, zum Beispiel über die Selbstmordrate steht doch hier. Dreimal so viele Männer nehmen sich das Leben wie Frauen. Wenn in jüngster Zeit Texte über den Mann geschrieben werden, dann tauchen diese Statistiken auf. Das ist Inszenierung als Opfer, wenn man auf ein Faktum hinweist. Das ist doch schon seit Jahrzehnten so. Warum jetzt plötzlich? Ich glaube, das ist nicht erst seit Jahrzehnten, sondern seit Jahrtausenden so im Mond. Das kann natürlich auch sein. Jetzt, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, so plötzlich kommt mir das alles gar nicht vor. Ja, jetzt plötzlich, er meint dann wahrscheinlich so, dass das jetzt so irgendwie konstruiert wäre oder so, weil die sich jetzt erst als... Vorher war es uns egal, dass wir uns umgebracht haben, aber jetzt hat es einen Nutzen, deswegen nutzen wir das als Argument oder was? Ja, hier steht ja, dass es besonders hart trifft, die Männer, dass die Industriearbeit abgebaut wird. Das ist aber jetzt halt auch nicht erst seit gestern so. Ja. Und ich möchte ja nichts sagen, aber es gab durchaus auch jede Menge Frauen, die in Industriebetrieben gearbeitet haben, die in Deutschland abgebaut wurden. Wir denken mal an die Textilindustrie oder solche Dinge, die früher ziemlich stark vertreten war und heute nicht mehr. Also Lebensmittelindustrie immer noch, ne? Also von daher. Ja, Grütz halt, Süddeutsche Zeitung. Hm? Ja, also die Süddeutsche ist so neben der Taz. Im Moment die. Ah, das. Hier, der Absatz ist wichtig, der zweite. Jetzt hast du gerade schon die erste Zeile weggescrollt. Nochmal ein Stück hoch. Nee, sorry, hier. Ich bin durcheinander gekommen. Hier, der Mann, so lassen sich diese Zahlen lesen, ist in der Krise. Und er verträgt diese Krise gar nicht gut. Sie macht ihn zum Extremisten, zum Fanatiker, Gewalttätiger, vielleicht sogar zum Terroristen, mindestens aber zum Trump-Wähler. Was? Na, alle Männer, weißt, alle Männer in den USA haben Trump gewählt, oder was? Ja, ja. Das haben die natürlich auch nur wegen ihrer Testikel getan, oder was? Ah ja. Wegen der angreifbaren Männlichkeit. Also ich habe diese Woche gelernt, dass man. Ich habe diese Woche gelernt, dass man den Leuten keine psychischen Krankheiten unterstellen darf. Das wäre ganz schlimm. Ja. Ja, das ist die Autorin des Artikels damit nicht strafbar. Das ist ein Herr. Der Mammon hat den schon schöner als Super Mario geschrieben. Noch schlimmer, Verräter. Es gibt auch von der Gehaltsliste. Hattest du das auch aufgerufen? Weil da sind eigentlich die wichtigsten Aussagen zusammengefasst und da sehen wir dann auch, wie der Typ aussieht, der es geschrieben hat. Das ist ziemlich lustig. Was gibt's so? Was soll ich aufrufen? Ich hatte ja noch darunter gepostet, dass es das praktisch als Konzentrat auch als Video gibt. Dieses jetzt hier. Genau, genau. Das können wir uns eigentlich ansehen, dann müssen wir nicht den ganzen dämlichen Artikel durchscrollen. Weil die wichtigsten Dummheiten sind da drin. Also ist auch vielleicht für die Zuschauer. Ach, das ist, ich meine, muss man das lesen, weil im Endeffekt, wenn Männer sich disproportional selbst umbringen, disproportional die Opfer von Industrieunfällen sind, ja, und gibt ja noch weitere Statistiken, die halt eben beweisen, dass Männer da definitiv benachteiligt werden. Wieso spricht man hier von einer Inszenierung? Die sind dann doch benachteiligt. Das ist ja dann keine Inszenierung. Das ist dann eine Inszenierung, weil man macht es ja nur, um besser Opfer spielen zu können. Weißt du? Das ist so, sagt der Autor. Aha. Also wenn Männer tatsächlich das Opfer sind von höheren Selbstmordraten, inszenieren sie sich als Opfer. Genau. Ja, bei den 500 Gendern ist das berechtigt, aber bei den Männern ist das Inszenierung. Ah, okay. Und bei den genau mein Humor. Die 22% Gehaltsunterschied nicht zu vergessen, die sind überhaupt nicht inszeniert. Diskriminiert, vernachlässigt. 33% der jungen Männer zwischen 18 und 34 glauben, dass sie im Job wegen ihres Geschlechts benachteiligt werden. Und nur 21% der Frauen. Junge Männer. Ja, das kommt vielleicht daher, dass Frauen durchaus Förderprogramme und allen Scheiß bekommen. Oh Gott, der bei gleicher Eignung werden weibliche Kandidaten vorgezogen und so. Ne? Ja. Bevorzugt werden. Das sagt zumindest eine US-amerikanische Studie, die Millennials nach ihrer Lebenssituation befragt hat. Die Arbeitswelt, eine Frauendomäne? Dabei sitzen in den Vorständen deutscher DAX-Unternehmen doch 630 Männer. Ja, und die Vorstände, Frauen. Genau. Da wird die Arbeit. Das ist aber schön, dass das in den Vorständen so ist, aber wie sieht es denn generell in den Arbeitsfeldern aus? Ja? Das ist doch Schwachsinn hier. Da wird wieder von Vorständen gefaselt, die den Bruchteil eines Unternehmens ausmachen und die wirkliche Arbeit, die wird ja nicht von denen verrichtet. Ja? Also kann man da meiner Meinung nach schon gar nicht von Arbeitsumfeld sprechen. Ja, ist auf jeden Fall absolut nicht repräsentativ. Also wenn man das ausrechnet, wie viel Prozent der Leute überhaupt in irgendwelchen Vorständen sitzen, das ist ja wahrscheinlich 0,0 irgendwas. So gut wie gar keiner. Ja, aber es zeigt auch wieder schön, worauf es abzielt, ne? Weil keine Frau möchte irgendwie, weiß ich nicht, Müllwagenfahrerin werden oder irgendwas, aber im Vorstand sitzen. Das muss man ansprechen. Ja. Ja, das ist vor allen Dingen halt eben Benachteiligung, weil ja auch die anderen Männer so viel davon haben, dass andere Leute, die das gleiche Geschlecht wie sie haben, irgendwo im Vorstand sitzen. Ja, auf jeden Fall. Da holen also, die sich ja kriege ich ja dann am Monatsende kriege ich ja dann nochmal mein Extragehalt dafür, dass die Vorstände von großen Unternehmen männlich sind. Das ist dann ein Patriarchatszuschuss. Da kriege ich dann 14 Euro überwiesen. Der Pay Gap, die finanzielle Ungleichheit zwischen den Geschlechtern, ist größer als noch vor 8 Jahren. Trotzdem sehen sich Männer heute mehr und mehr als Opfer. Woher kommt dieses Selbstverständnis? Und was ist dran an der Krise der Männlichkeit? politische Extremisten, also, religiöse Fanatiker. Wenn Männer halt aussehen, wie er sich als Opfer sehen, weiß ich warum. Sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Also ich würde einfach so behaupten, dass die Opferrolle dem Julian schon ins Gesicht geschrieben steht. Nein, Quatsch. Ja, der hat ab Sachmuttermilch, glaube ich, nur Östrogen gekriegt. Ja. Ja, aber ich meine, jetzt mal auf das bezogen, was er hier gerade sagt, also das ist so, ja, Männer haben eventuell Probleme, aber Gehaltsunterschiede im Durchschnitt und Gewalttäter, weil ja auch nicht die Mehrheit aller Opfer von Gewalttaten sowieso Männer sind, und religiöser Fundamentalismus, der ja auch für Männer perfekt ist. Ich sage nur, diese ganzen Leute da in der arabischen Welt, die ihr ganzes Leben sich nur um die Frauen da irgendwie kümmern müssen, da auch keinen Sex vor der Ehe haben dürfen. Es wird ja immer gerne gesagt, so nach dem Motto, ja, hier, die Frauen sind ja so eingeschränkt, als ob diese Gesetze nicht für Männer genauso gelten würden. Und als ob da nicht auch jedes Jahr die Leute irgendwie Peitschenhiebe kriegen oder was der Teufel nicht wie was, wenn sie nicht verheiratet sind. Ja. Und dieses ganze Zeug, ne? Aber nee, das sind natürlich alles Gesellschaften, wo es den Männern super geht, weil es den Frauen halt schlecht geht. Und das wird ja immer auf dem Rücken ausgetragen. Bla, bla, bla. Ist auch besser, wenn man dann ein Bild von Gerd Wilders zeigt und keins von Marine Le Pen. Ne? Ja, ist auch wahr. Oder hier von dieser Alice, wie heißt sie, die Lesbin von der AfD. Die Spitzenkandidatin da. Weidel, irgendwie so. Ja, ne. Gewalttäter, Terroristen, Trump-Wähler, fast alles Männer. Der Mann ist eine gesellschaftliche Gesellschaft. Die Mehrheit der weißen Frauen in Amerika hat Trump gewählt und wird deswegen ständig von den ganzen Progressiven beschimpft. Hast du mal eine Recherche irgendwie gemacht? Vor allem dieses Trump-Wähler als eigene definierte Gruppe ist so gierig, Alter. Wie kann man sich da nur hinstellen und die da aufführen? Ja, aber auf jeden Fall. Unglaublich. Aus diesen Gründen ist der Mann zu einem gesellschaftlichen Problemfall geworden, ja. Angeblich. Ja, aber schon fehlt. Also. Ja, das ist ja auch Definitionssache. Also ob jetzt diejenigen gesellschaftliches Problemfall sind, die der Wilders bekämpft, oder diejenigen gesellschaftlicher Problemfall sind, die den Wilders wählen, das ist ja auch erstmal nicht auch erstmal im Auge des Betrachters. Das Problem an der Geschichte ist einfach, weißt du, der Trump steht für etwas, womit die nicht einverstanden sind, weißt du? Ja. Und deswegen ist halt jeder, der den wählt, ist dann gleichzeitig, fällt dann in ein Kriterium von ihren komischen Paradigmen, nach denen halt eben dieser Typus Mann, keine Ahnung, sich hier als Opfer inszeniert oder so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das Ganze einfach total mega hirnrissig. Ich würde ihn gerne fragen, wie er das denn bitte begründet, ja, aber da kriegst du dann wahrscheinlich eh nur wieder eine Antwort wie, keine Ahnung, ja, also wenn die den gewählt haben, dann haben die das ja gemacht, weil die mit den und den Punkten übereinstimmen und deswegen stimmen die mit allem überein, was er sagt, so, weißt du? Naja, also keine Ahnung, wir haben ja schon irgendwie gehört, da die weiblichen Sexistinnen, damals Frau Mahlknecht, wenn ihr euch noch erinnert, und so ein Kram, ne? Also keine Ahnung, ob die sich überhaupt da mit den Inhalten irgendwie beschäftigen oder ob sie das dann wieder runterbrechen auf, ja, die wollen ja nur, dass America great again wird. Dann haben sie sich da ja schon beschäftigt. Oh, sorry. Okay, was ist eigentlich, der Mann ist zu einem gesellschaftlichen Problemfall geworden oder der Mann inszeniert sich als Opfer? Was von beidem? Ja, beides. Ja, halt, ne? Irgendwie kann nicht beides wahr sein. Aha. Ja, weißt doch, klar, weil der Mann ja sein eigenes Problem ist. Das ist ja das, worauf sie wieder hinaus wollen. So nach dem Motto, ja, da gibt's Probleme, aber das ist ja das Patriarchat. Ihr müsst feministischer werden, dann lösen sich auch die ganzen Probleme. Ja, die Gesellschaft ist schon im Vergleich zu dem feministischen Utopia ziemlich nicht in Ordnung. Also, weißt du, die haben sich da ein Utopia ausgedacht und dem wird die Realität nicht gerecht und deswegen muss sich das alles ändern. Also, muss man auf den Dörr hören. In Deutschland liegt seit 2009 die Arbeitslosenquote bei Männern höher als bei Frauen und in den USA schon seit 2001. Man spricht dort auch von einer He-Session. Das ist eine wirtschaftliche Rezession, die Männer besonders hart trifft, weil die einst von ihnen dominierte Industriearbeit wegbricht. Aber die Krise des Mannes ist kein Stahlarbeiterproblem. Männerrechtsaktivisten sehen den Mann überall in Not. Bedrängt von Feminismus und Political Correctness. Tja, wie kommen die da wohl drauf? Wie gewinnt man wohl diesen Eindruck? Das kann ich dir sagen, weil guck mal, das ist doch wieder ein wunderschönes Beispiel. Ja, hier wird über Geschlechterprobleme gesprochen. Ja, und über Probleme, die Männer haben, ja, durch die sie zu Opfern werden. Ja, aber wie macht man denn das? Ja, man vergleicht sie wieder mit Frauen, ja, gerade schon wieder dieser Wage Gap Schwachsinn, der auch schon wieder erwähnt wurde, ja. Und das Problem an der Geschichte ist, dass du kannst heutzutage nicht über Geschlechter sprechen, ohne über, wie soll man sagen, Geschlechterpolitik ist Frauenpolitik, ja. Ja. Und auch das, mit der, auch das mit der Political Correctness, also sorry, eine Ideologie, die einem Bevölkerungsteil erklärt, dass das Schuld an allem ist und dass man absolut Sternchen, privilegiert ist, ist halt Sternchen einfach überall, um damit er auch die Leute einschließt, die eigentlich Frauen sind, aber nicht wirklich und so weiter und so fort. Ja, aber weißt du, also Political Correctness ist mit Abstand eins von den härtesten Problemen, was wir zurzeit haben. Also natürlich müssen wir sowas wie Terror etc. und wirtschaftliche Flaute, dass man sich da Sachen überlegen muss. Natürlich sind es die reellen Probleme, aber das Problem mit der Political Correctness ist, dass es die Denkmuster nach und nach einschränkt und dass unsere Probleme, wenn wir nicht mehr drüber reden können, wir auch erst recht keine Lösungen finden können. Wenn dann wie in den USA die Stahlarbeiter in der Finanzkrise 2008 besonders stark aus dem Job rausgedrängt werden und dann der Obama à la Keynes ein Jobprogramm anschmeißt, das dann aber nur Pflege und Kindergärten und Schulen betrifft. Also er hat da so ein riesen Wirtschaftsförderungsprogramm gemacht, wo er aber halt sehr stark Frauenjobs halt im Fokus hatte. Ja, wenn durch feministischen Einfluss wegen Big Vagina dann sozusagen die Staatsführer dann irgendwie Policies rausdrücken, die halt irgendwie fehl am Platz sind, dann ist das durchaus schon irgendwie problematisch. Also so, ich der liebe Julian fordert in dem Artikel übrigens auch, dass Männer in die Pflegeberufe müssen, auch wenn sie da keinen Bock drauf haben. Also man könnte das auch lesen als irgendwie so ein Geschenkartikel für die Pflegeindustrie, so nach dem Motto, wir müssen jetzt irgendwie mal die Männer dazu bringen, auch diese Jobs mehr zu machen, auch wenn die da vielleicht keine Erfüllung finden oder das für die irgendwie nicht der Job ist, den sie machen wollen, dann ist uns das scheißegal und die sollen halt. Außerdem ist sein ganzes Geschwafel ist politische Korrektheit. So, dass man nur auf diesen Punkt da hinarbeitet, auf den er halt wieder hinarbeitet, von wegen und der Wage Gap und dies und das und jenes. Und ja, das ist ja alles nur deren eigenes Problem. Das ist alles politische Korrektheit. Ja, das ist genau dieses Muster wieder, das er da halt auch erfüllt. Unser Schul- und Bildungssystem ist auf die Bedürfnisse von Frauen zugeschnitten, heißt es da. Und der Mann wird überall diskriminiert. Nirgendwo mehr Raum, um ein echter Mann zu sein. Sind Männer also tatsächlich die neuen gesellschaftlichen Verlierer? Den gleichen Diktus, die gleiche Körpersprache wie André Teilzeit benutzt. Dieses mit dem Kopf wackeln und dieses, also ich erkläre euch das jetzt, weil ihr seid so doof. Ja, ihr merkt ja überhaupt gar nichts, ja, aber ich habe die Weisheit ja, mit Löffeln gefressen. Oh, weil die alle auf so einem Fett stillhalten können. Für mich sieht der Julian Dörr einfach nur aus wie jemand, der traditionelle Männlichkeit vernachlässigt hat, um sich einen Schnurrbart wachsen zu lassen. Nein, also, der sieht aus wie dieser Schnulzensänger, dieser Griechische aus den 80ern, Janni, finde ich. So, er könnte auch an einem Klavier irgendwie in einer verschissenen Hotelbar spielen. Ja, das ist wohl wahr, aber das ist ja nicht so wichtig. Auf jeden Fall jetzt kommt er hier mit wieder einem Beispiel von irgendwem, der irgendwas sagt. So, ne? Das sind alles Belege. So. Vor allem der Journalist Jack Irwin, was hat er dazu zu sagen? Also, was, aber wir werden gleich doch sehen, was das für ein Radikaler ist. Ja, wenn natürlich vor allen Dingen, ne, wenn da zig Leute ankommen und sagen, hier, ich bin arbeitslos, dann stellt er sich hin und sagt, ja, ich kann mir das genau erklären. Da hat irgend so einer von meinen Kumpels, der hat irgendwas geschrieben und so ist das dann. Der britische Journalist Jack Irwin nachgedacht und ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Boys don't cry. Also Jack, sind wir Männer jetzt die Opfer? I think by and large we are victims, but not as some men would have you believe. You know, we're not victims of progress or feminism. We're victims of ourselves and of societal expectations. Gesellschaftliche Erwartungen und Werte. Ja, dass man Familie ernähren soll. Mit drei Kindern. Am besten also, ein Gehalt, wenn die Frau den Haushalt schmeißt, solche gesellschaftlichen Erwartungen. Solange Frauen irgendwie ihren Männern weglaufen, weil die nicht so viel verdienen und sich lieber einen suchen, der mehr verdient, etc. pp., liegt das nicht unbedingt an Männern, dass dieser Druck auf uns ausgeübt wird, ne? And values that we place on and around masculinity. Was ist denn das Problem mit Männlichkeit? It comes out in the forms of violence, in emotional repression, in rape culture, and misogyny. By far the biggest perpetrators of violence. Das ist doch geil, oder? Dass das männliche Wesen auf sowas reduziert wird, ja? Und dann wundert man sich, ja, dass es Männer gibt, die sagen, ja, nee, also da fühle ich mich jetzt aber ein bisschen diskriminiert, ja, gesellschaftlich. Vor allem von uns geht Gewalt aus und dann wir begehen eher Selbstmord. Ja. Das ist auch Gewalt gegen dich selbst. Sowohl bei Gewalt gegen einen selbst, als auch bei Gewalt gegen andere Männer. Männer sind ja auch. Jeder Mann, der sich selbst umbringt, der verletzt irgendwo auch eine Frau, ne? Eine Schwester oder eine Ehefrau oder so. Wahrscheinlich, ja, man muss es so sehen. So Hillary Clinton. In suicide, it's women that suffer most. Ja. Was? We're much more likely to die by suicide as a result of our emotional repression because we are. Ja, das ist das wieder. So die emotional repression. Das hat er hat knallhart in die, kurz bevor die sich umgebracht haben, und kam er nochmal vorbei mit seinem Gedankenlesegerät und hat das genau festgestellt, warum. Mich würde das interessieren, ob der Mann irgendwie psychiatrische, psychologische Ausbildung hat und tatsächlich in der Lage ist zu beurteilen, was denn so genau zu Selbstmord führt. Weil ja, ich denke mal, das hätte der Julian schon gesagt und hätte ihn dann nicht als Journalist vorgestellt, weil mit einem Dippelpsych könntest du ja höher pokern. Ja, also weil ich weiß nicht, wenn er mir dann was davon erzählt, dass Toxic Masculinity, in dir gibt es einen Teil, der ist sehr schlecht und da musst du die heilige Kirche des Feminismus umarmen und drei Ave Vizorex beten, damit du hier Redemption erfährst. Also das ist halt, ich weiß nicht, da kommen halt Ideologen daher und erzählen dir, dass das mit dir was schlecht ist und dass du daran arbeiten musst und dass du dann dein Tetan-Level senken kannst, wenn du dann ein Buch wie von ihm jetzt liest, Boys Don't Cry. Also ich keine Ahnung, helfen tut es halt nicht unbedingt so. Es ist halt, keine Ahnung, scheiße, Alter. We are taught from a very early age that it's not masculine to show your feelings. Jack Irwin sagt außerdem, dass unser männliches Verhalten im Großen und Ganzen nichts anderes ist als Überkompensation. Was uns antreibt, ist die Angst vor Entmannung. Aber es gibt Hoffnung, wie es besser werden kann mit den Männern und der Gesellschaft. In order for the scales to balance, antreibt, you know, die Angst vor Entmannung. Gewalt und Angst ist was Männer ausmacht. Also ich gehe auch total selten noch nur noch vor die Tür, weil ich denke, draußen wartet irgendwo jemand mit einem Messer, ne, der mir den Sack abschneidet. Ja, das ist ja vor allen Dingen. Das ist ja auch so wichtig, ne, was alle anderen Leute von einem denken. Das ist ja so unglaublich wichtig. Ja, auf jeden Fall. Da hängt ja das gesamte Selbstbild von ab. Finner Idioten. We have to come down a little bit. So. We're taking it upon ourselves to say that this is the fault of feminism. You know, this is why I can't get a good job because the women have taken more or whatever. And really, it's our own fault for not, you know, having our own kind of social revolution at the same time the women did. Ja, und dann sitzen die Leute zu Hause und denken sich die ganze Zeit so, nee, es ist nicht die Schuld von einem anderen, es ist meine Schuld. Und dann bringen sie sich um und dann liegt es daran, dass sie sich mit ihren Gefühlen nicht beschäftigen oder was, Arschgeige. Mm. Das ist echt unglaublich. Eine soziale Revolution die wir gebraucht hätten. Ja. Und dann aber auf Männerrechtsbewegungen rumhacken, weißt du? Also ja. Wie sonst soll denn eine soziale Revolution bei den Männern passieren, wenn es nicht eine sozusagen eine Entsprechung zur Frauenrechtsbewegung gibt? Du Arsch, echt. Ja, ich glaube, das ist, was der nicht begreift, ist, dass ich glaube, momentan haben wir so die zarten Ansätze einer Revolution, einer sozialen Revolution bei den Männern, die sich halt eben in diesen versplitterten MRA-Gruppen zum Beispiel äußern, in so auch ruhig obskuren Gruppierungen wie MGTOW oder sowas, ja. Aber halt eben, es sind Männer, die sich mit sich selbst und dem und ihrem Leben befassen und tiefer darüber nachdenken, welchen Platz sie denn in dieser Gesellschaft haben, weißt du? Ich würde MGTOW jetzt nicht unbedingt als Gruppierung einstufen. Das würde ich eher so eine Art Lebenseinstellung drin, aber ja, das nur am Rand. Okay, ich muss jetzt auch dazu sagen, ich weiß nicht so wahnsinnig viel über MGTOW. Also wenn ich da jetzt irgendwem auf den Schlips getreten habe, dann tut mir das leid, ja. Aber was ich einfach sagen will, ist, dass Männer sich einfach mehr Gedanken über den Platz in ihrer Gesellschaft machen. Und das ist aber auch ein Resultat von Feminismus, ja. Es gibt Männer, die denken einfach, ich gelang so ein bisschen ins Hintertreffen. Ne? Der Fokus liegt auf der Frau. Was mache ich denn jetzt? Ja. Und was soll ich jetzt dazu sagen? Also gut, bei den Frauen war es offensichtlich, ne? Feminismus, große Revolution, lalala, Beschreiung und so weiter und so fort. Ja, ja. Und bei den Männern kann man sich auch drüber streiten, inwiefern. Also das hat der Hartmut Danisch eigentlich mal ganz gut geschrieben in einem längeren Beitrag, wo er darauf eingegangen ist, dass die Leute immer meinten, so ja, früher war der Feminismus ja gut, aber mittlerweile nicht, wo er quasi sagt, nee, der war schon immer verrückt. Und er führt da halt auch an, dass die Sachen, die eigentlich die Frauen wirklich befreit haben, so technologischer Fortschritt war. Also du kannst eine Waschmaschine zu Hause hinstellen, die läuft dann da durch, ohne dass sich einer drum kümmern muss. Das war früher eine Arbeit, die den ganzen Tag gedauert hat, um irgendwie die Sachen sauber zu kriegen. Genauso mit der Pille. Also die Pille hat mehr zur Befreiung der Frau beigetragen wie Feminismus oder die Werke von Andrea Dworkin. Übrigens sind die ganzen großen Bücher vom Zweite Welle Feminismus erst kurze Zeit nach der Pille rausgekommen. Also ich sehe das auch also genauso, dass es eher eine technologische Entwicklung ist, auf die dann politische Quacksalberei gefolgt ist. Ja, und der größte Vorteil, den man im Prinzip heutzutage, also die Entwicklung, Revolution, wenn man das so sehen will, für den Mann, die es gegeben hat, ist halt eben die, dass wir im Moment in Friedenszeiten leben, ne? Also hier nicht irgendwie in den Krieg müssen und dass man auch so viel Selbstverwirklichung hinkriegt, dass man im Prinzip ja auch alleine irgendwie leben kann. Also du musst dir ja keine Frau suchen, du bist ja quasi nicht dazu gezwungen, weder von irgendwelchen, ne, dass das gesellschaftlich irgendwie heißt, so ja, wenn du aber nicht verheiratet bist, dann gibt's nichts oder so. Also es geht halt, ne? Du kannst dich halt auch irgendwie beschäftigen mit anderen Dingen, weil naja, ja, es gibt halt schon weniger, ne? Also gibt schon weniger, wenn du nicht verheiratet bist, weil du dann andere Steuern zahlst. Aber das finde ich auch in Ordnung. Ja, das ist gar kein so großes Problem mit. Ja. Das ist richtig, aber ich meine jetzt so generell, ich meine, man kann sich halt ein Single-Leben heutzutage einrichten. Und ich glaube, dass das auch die Männer weniger kratzt, so im Endeffekt, als die Frauen. Oder keine Ahnung. Aber auf jeden Fall haben die Frauen auch noch mehr die Freiheit, um zu sagen, so, wir haben überhaupt die Wahl, ob wir irgendwie alleine leben oder nicht. Weil, naja, bei vielen Männern ist das halt eben nicht unbedingt ausgesucht, sondern wenn die halt so ein bisschen komisch sind oder nicht so groß auf der Leiter stehen, das ist ja immer so dieses berühmte, dieser Vergleich, dass ja die Akademikermänner nicht unbedingt auch Akademikerfrauen suchen, sondern die sind auch mit einer Friseuse oder so glücklich, aber bei den Akademikerfrauen ist das halt nicht so, ne? Frauen also neigen immer dazu, hoch zu heiraten. Also Frauen, das siehst du schon allein bei den Statistiken, wie oft ein Hartz-IV-Mann und wie oft eine Hartz-IV-Frau heiraten, du. Also. Ja. Ja, genau, das ist halt so das Ding. Also die weniger gut gestellten Männer und die gut gestellten Frauen, das sind eigentlich so die das größte Problem haben, einen Partner zu finden. Ja. Also Männer, es ist Zeit für eine soziale Revolution. Zeit, Geschlechterklischees und falsche Vorstellungen von Männlichkeit hinter uns zu lassen. Zeit, für Gerechtigkeit einzustehen. Dann muss auch Gerechtigkeit, ja. Da muss auch niemand ein Opfer sein, ja. Gerechtigkeit. Vielleicht auch. Gerechtigkeit auch für wen? Dass ich lassen und echte Männlichkeit in den Vordergrund zu stellen. Ja, also wie gesagt, ne, du kannst heutzutage dich irgendwie ablenken mit irgendwelchem Kram und irgendwie einen Tag hineinleben. Und ich kenne genug Leute, die das machen. Die rennen dann irgendwie zum Fußball und haben ihre Computerspiele und so. Und ich finde das auch überhaupt nicht verwerflich. Aber da, also die, ich meine jetzt, das sind ja quasi Leute, die würde der Herr wahrscheinlich nie kennenlernen. Die sind ja im Reinen mit sich sozusagen, ne? Also es kann sein natürlich, dass sich vielleicht, wenn sie ihr Leben komplett selber sich aussuchen könnten, dass sie dann vielleicht das schon irgendwie anders haben möchten. Aber es ist ja jetzt auch nicht so, dass die Leute nicht ihren Neigungen nachgehen können oder so. Und von daher, also dieses von wegen, ja, aber die Gewalt und so weiter und so fort. Aber was natürlich nicht geht, ist, wenn du hier irgendwie komplett arbeitslos bist und ganz mittellos oder so. Oder noch für irgendwelche Kinder bezahlen darfst, die du nicht sehen darfst oder so ein Kram. Ja. Und das sind dann, glaube ich, auch eher die Leute, die dann das Problem haben und die dann wirklich mit ihrem Leben nicht zurande kommen. Und das sind dann die Leute, wo er sich dann davor stellt und sagt, ihr seid mit euch nicht im Reinen oder so. Auch niemand mehr Opfer sein. Weder Männer noch Frauen. Ja, also ich fände das durchaus schön, wenn Opfernarrative aus den Medien verschwinden würden. Aber ich sehe jetzt bei den Männern nicht unbedingt, dass die da an vorderster Front sind mit Opfer sein. Also nein heißt nein und so Aufschrei. Ja, absolut nicht. Ja, das ist so ein Ding, was mir mal in Facebook-Feed geflogen ist. Es gibt diese Gruppierung Sozialliberale, die Neuen Freiburger in der FDP. Und ja, also dieser Facebook-Post ist ziemlich, ziemlich, also das ist so ähnlich wirken die alle irgendwie. Sachen, die da so voll verbreiten. Und wir hatten ja hier schon darauf hingewiesen, dass es ja wohl diese Gruppengründung da irgendwie gibt, liberale Männer. Wir hatten uns ja auch letzte Woche, war es glaube ich, kurz mit den Kurzprogrammen befasst. Und diese Herrschaften hier sind also jetzt der Meinung, im August wollen sich die liberalen Männer in der FDP gründen, um sich unter anderem gegen Genderpolitik zu positionieren, sowie für Männerquoten in Erzieher- und Lehrberuf zu werben. Wir sind skeptisch, weil da sind die Skeptiker. Und meinen, dass die Freien Demokraten bei einem Männeranteil von 77% in der Mitgliedschaft eher noch liberale Frauen brauchen. Bla, bla, bla, bla, bla. Ja, vor allem, hier werden doch sofort Äpfel mit Birnen verglichen. Ja. Also, also es geht ja von den Frauen aus, wie viele Frauen in der FDP sind. Das zum einen. Und warum sollen Männer innerhalb der FDP nicht eine Interessenvertretung für Männer gründen? Ganz unabhängig vom Männeranteil in der FDP, ja, weil der damit nämlich nichts zu tun hat. Da könntest du genauso gut sagen, irgendwie Erdumfang 40.000 Kilometer. Anstatt einer Gruppe liberaler Erdenbürger brauchen wir lieber mehr liberale Frauen. Das ist Quatsch. Ja, es ist vollkommener Humbug. Und das ist auch schon wieder halt eben so wie wir es gerade auch gehört haben, ne? Da kommst du an mit Problemen, die es gibt, wobei dieses mit der Genderpolitik, wir haben uns ja das Kurzprogramm durchgelesen, ich kann mich nicht erinnern, dass da jetzt schon irgendwie von Genderpolitik die Rede war, es war halt die Rede von Erziehungsberufen und so, wie sie das schon sagen und von Vaterschaft und so und ja, also und was bleibt davon übrig? Ja, aber hier gibt es doch schon genug Pimmel. Was wollt ihr noch mehr Pimmel? Und im Endeffekt ja, hast du dann hier diese liberalen Frauen, in Anführungsstrichen liberal, muss ich an der Stelle sagen, also über die ich ständig die Haare raufe, die sie ihren Quatsch irgendwie reinkriegen in die Programme, nachdem hier der Kubicki damals schon gemeint hat, dass es keine Sexualstrafrechtsreform braucht, haben sie dann hinterher doch noch irgendwie beim Bundesparteitag ihren Kram damit von wegen Istanbul-Konvention muss umgesetzt werden, da reingekriegt. Oder jetzt hier bei mir in Niedersachsen, die hier vom Niedersächsischen Frauenrat, wo ich ja auch schon mal bei den Weltraumaffen drüber berichtet hatte, da irgendwie eingesetzt wurde, weil man ja unbedingt eine Frau braucht, weil das 2017 ist und bla bla bla bla bla, vollkommen egal, was die vertritt. Ne? Aber Hauptsache, wenn wir hier unsere Geschlechtsteile zählen, dann stimmen die Zahlen. So. Ja. Ich finde es wichtig. Also das, was in der Hose ist, das ist ausschlaggebend für die Politik. Also apropos Politik und apropos Hose. Ja, das hier ist im Irak und da wurden 643 Jungen und Männer im wehrfähigen Alter eingezogen, zwangsweise, und die sind immer noch vermisst und niemand weiß, wo. Ich fand einfach nur die Nachricht interessant, dass du lebst irgendwo in einer gammeligen Stadt und dann kommt eine Miliz vorbei und hält dir eine Waffe an den Kopf und sagt, entweder trittst unserem heiligen Kurs bei, unserem Grund, warum wir in den Krieg ziehen, oder wir schießen dich. So. Das ist auch scheiße. Ich weiß nicht. Komisch auch, dass man davon nicht so viel hört, wie wenn eine Schule voller Mädchen leergeräumt und mitgenommen wird. Also nicht, dass ich das schlecht finde, dass darüber berichtet wird, wenn sowas passiert, wie im Fall von Boko Haram mit Nigeria, aber warum wird hier nicht genauso laut darüber berichtet? Das Interessante mit Boko Haram Nigeria war ja auch, dass damals ja auch ein Haufen Jungs gefangen wurden und dann einfach nur erschossen wurden und die Mädchen mitgenommen worden Ja, sind. sogar bei lebendigem Leibe verbrannt haben die ja die Schulen angesteckt mit den Leuten drin, also mit den Jungs. Und warum wurde das getan? Weil genau damit gerechnet wurde, dass halt eben westliche Medien eher darüber berichten würden, wenn Frauen gefangen Ja, genommen weil werden. das Lustige mit Boko Haram war, die haben Monate vorher, hatten sie auch schon mal eine Gruppe entführt und haben sich dann gewundert, warum sie keine Medienaufmerksamkeit bekommen. Also die haben zweimal vorher schon also Schulen platt gemacht und Leute entführt und dachten sich dann, warum berichtet da niemand drüber? Also ich finde es halt nur hart, du hast halt im Mittleren Osten, was mittlerweile so viele Milizen, die da rumlaufen. Einfach nur diese Realität von, du bist da ein gammeliger Jugendlicher und dann kommen einfach Leute mit Waffen vorbei und sagen, hey, du kommst entweder mit oder wir schießen dich. Das ist scheiße. Ja, das ist die Feministin mit dem schlechten, langen Atem. Und ich fand das hier bemerkenswert. Also, das ist diese Heide Östrich, heißt sie, glaube ich. Und ich kann mich noch daran erinnern, als ich noch Taz-Abonnent war. Ja, das war ich mal. Da habe ich so ziemlich auch wegen ihr das Abo gekündigt. Also, zum Beispiel hat sie auch damals über GEMA-Geld geschrieben, ganz furchtbaren Blödsinn und so. Das ist eine von den schlimmsten, die die Taz hat. Also auch schon aus der Zeit vor, bevor das Missy-Magazin da das Ruder an sich genommen hat bei dieser Zeitung. Und was ich halt hier bemerkenswert fand an diesem Tweet, was ich halt gar nicht wusste, ist, dass sie ja auch für dieses Gunda-Werner-Institut hier von, das ist hier das GWI Böll von der Böll-Stiftung hier, das Gunda-Werner-Institut, das ist ja das, was ich immer Gandalf der Graue-Institut nenne, dieses Geschlechter-Ding von den Grünen da, wo sie ihren ganzen Geschlechterquark da irgendwie verzapfen. Ja, nur dazu nur. Also, ne, Journalistin mit Einschlag und natürlich auch politische Meinungsbildung vorantreiben. Das ist kein Widerspruch, scheinbar. Ja, unsere großartige Bundesregierung hat sich hier mal wieder was Neues überlegt, und zwar soll es jetzt hier ein, wie haben sie es genannt, nationaler Aktionsplan gegen Rassismus. Und dann wird hier irgendwas von Homosexuellen gefaselt. Schwarze Menschen ist aber auch arg problematisch. Wieso sind Schwarze für dich problematisch, Alt-Right Gamer? Das heißt stark pigmentierte Ortsfremde. Nein, das heißt maximal pigmentierte Mitbürger mit Migrationshintergrund oder auch Mimimi. Ja, also, ne, und unsere neue Familienministerin ist ja auch dabei bei dem Kram. Und ja, Rassismus und menschenverachtende Einstellungen sind unvereinbar mit unseren Grundwerten. Und das ist Aufgabe der Gesellschaft und so Da weiter. braucht man Deswegen. ganz dringend, Gesetze, oder? Deswegen gibt es hier den Ja, wir nationalen brauchen vor allem Aktionsplan. Geld. Geld Genau, brauchen Geld wir. für irgendwelche Nichtregierungsorganisationen, die das dann wieder wahrscheinlich durchführen dürfen, den ganzen Kram. Ja, wir haben doch Und erst das letzte Mal mit dem Bundeshaushalt haben wir noch verabschiedet, dass wir 100 Millionen Euro zur Verfügung stellen für den Kampf gegen rechts, damit wir ja, und jetzt endlich. gibt es nochmal 100 Millionen für den Kampf gegen Extremismus. Das sind hier auf jeden Fall Maßnahmen zum Umgang mit der Ideologie der Ungleichwertigkeit. Wieso wird da zweimal Geld rausgehauen? Ist rechts nicht gleichzeitig Extremismus? Hab ich da was nee, da ging es, glaube ich, auch um Prävention von religiösem Extremismus, sage ich mal ganz vorsichtig. Echt? Also haben wir schon das 200 gar nicht, Millionen... Warum wir das brauchen könnten hier in Deutschland heutzutage im Jahr 2017. Ich habe ja dann auch das BMFSJ angeschrieben, warum jetzt noch mehr Geld rausgeschmissen wird. Das hat mir dann zurückgeschrieben, sie würden keine Propaganda finanzieren, das wäre eine Lüge. Und dann haben sie mich darauf verwiesen, dass ich mir doch auf Demokratieleben alle Informationen holen kann. Da habe ich dann geguckt und habe irgendwie unter hunderten von Initiativen wirklich eine gefunden, in Hohenschönhausen, im Stasi-Knast. Da gibt es eine Organisation irgendwie, die kümmert sich um Linksradikale. Eine habe ich gefunden. Also ich habe auch nicht die ist wahrscheinlich absolut erschöpfend gesucht, aber mehr habe ich nicht gefunden. Die ist wahrscheinlich noch von der Vorgängerin, von Frau Schwesig. Weil, und dann gab es aber ganz viel LGBTQ, Antisemitismus und natürlich Islamophobie. Also ja, du da weißt ja, heutzutage läufst du Fördergelder raus, ne? Dann machst du irgendwie sowas wie, keine Ahnung, Jacken häkeln mit Behinderten. Ja, kriegst du dann irgendwie, weiß ich nicht, 10.000 im Jahr. Aber wenn du dran schreibst und gegen rechts, dann kriegst du gleich 15.000. Das weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall, also ich weiß halt, dass die Vorgängerin von Frau Schwesig, die hatte irgendwann mal geschrieben, dass sie die Besuchergruppen da immer gerne in dieses Gefängnis da bringt. Und die war ja auch eine, die da damals so ein Notfall, so ein Telefon irgendwie für Aussteiger und sowas eingerichtet hat, was aber nicht viel benutzt wurde. Und die haben sich halt die ganze Zeit darüber lustig gemacht, dass die hier Schröder hieß sie, glaube ich, ne? Dass sie da auf Linksextremismus war, was ja überhaupt kein Problem wäre und so weiter und so fort und tralala. Aber auf jeden Fall Maßnahmen zum Umgang. Ach ja, was ich auch lustig finde, ist, nee, das mit der Propaganda stimmt gar nicht. Gehen Sie auf unsere Seite Demokratie leben und lesen Sie es nicht durch, warum das alles nicht stimmt. Lesen Sie sich bitte unsere Propaganda durch. Ja. Maßnahmen zum Umgang mit Ideologien der Ungleichwertigkeit. Also eine Ideologie der Ungleichwertigkeit ist für mich auch Islam und eine Ideologie der Ungleichwertigkeit ist für mich auch Feminismus. So. Ja, dann, würde ich dir vollumfänglich zustimmen. Ja, aber wir haben irgendwelche Weltkonferenzen gegen Rassismus. Unser Zusammenleben basiert auf Respekt und funktioniert nur ohne Diskriminierung, du Kacknazi. Ne? So einfach ist das. Der Nap. Es ist echt... Oh. Ja, also wenn du anstatt Nazi Fascho sagst, dann unterschreibe ich das. Ja, nee, das ist einfach... Ja, Diskriminierung, das Problem ist, dass das halt alles Wieselwords sind. Ob das jetzt Diskriminierung ist oder Hate Speech oder irgendwas, da lässt sich ständig ohne weiteres der Torpfosten verschieben, was dann wirklich Diskriminierung ist. Vor allem das Problem ist halt, wir haben jetzt hier Initiative nach Initiative, wo wir einfach Geld reinstecken in ein Projekt, was man, wo man nur sehr schwer messen kann, was denn am Ende bei rumkommt. Also wie tut man denn Erfolgskontrolle aussehen lassen? Weil ich will ja nicht nur Kampagne und Kampagne fahren und am Ende merkt man dann, oh, ich tue nur im Kreis wirtschaften und zu irgendwelchen NGOs Geld hinschmeißen, die Aktionen machen, die einfach nur verpuffen. Also ist es da nicht einfacher, vielleicht bei den Polizisten mehr Überstunden zu bezahlen und vielleicht Polizeiberuf angenehmer zu machen, mehr Polizisten auf die Straße zu stellen, wie dass man 100 Millionen Euro an NGOs ausgibt. Also ich weiß nicht, wie keine viele Ahnung, das ist ja auch ein zweischneidiges Schwert. Also ich will eigentlich auch nicht unbedingt den Sicherheitsapparat in Deutschland aufblähen und überall mehr Polizei haben oder so. Weil das ist ja auch so ein Ding, was dann gerne, wenn es erstmal da ist, dann muss es sich in die Zukunft auch rechtfertigen. Und das sind dann Strukturen, die sich ganz schwer wieder abbauen lassen auch, ne? Also wenn die Leute dann erstmal da hast, das hat man ja auch zum Beispiel in New York gesehen, wo sie ja wirklich gut aufgeräumt haben. Aber nachdem sie fertig waren mit Aufräumen, da hieß es dann von wegen so, ja, jetzt, was haben wir jetzt noch so für Probleme? Ach ja, irgendwelche Leute rauchen gern Gras und die lungern irgendwo rum und also stehen irgendwo rum und trinken einen oder so. Und dann sind sie halt dabei gegangen und die ganzen Polizisten, die vorher da irgendwelche Labore ausgehoben haben, was der Teufel nicht was, die haben dann irgendwelche Leute drangsaliert. Einfach so, ne? Also, ja, die haben, stimmt, ja. Also das ist halt immer schwer, sowas dann wieder zurückzufahren. Also deswegen bin ich da auf jeden Fall skeptisch mal. So, dieses, das ist ja im Moment sehr beliebt, dass man einfach sagt, so ja, wir brauchen halt mehr Polizei, so mehr durchgreifen. Auf der anderen Seite heißt es dann immer, ja, unsere Gesellschaft ist so toll friedlich und frei und die soll auch immer frei bleiben und deswegen brauchen wir jetzt mehr Polizei, aber die Grenzen bleiben offen oder so. Und deswegen brauchen wir Istanbul-Konvention und Änderung des Sexualstrafrechts, weil wir ja so eine friedliche und freie Gesellschaft sind. Bla bla bla. Genauso wie hier. Es geht darum, klare Grenzen aufzuzeigen, schreiben die hier. Und das, nachdem hier ein Absatz drüber irgendwie so die größte bla bla bla bla bla hier irgendwie, ja, Deutschland ist ein, da können wir auch sagen, so hier Wikipedia irgendwie. Deutschland ist ein Land in Europa, ist eine pluralistische Demokratie und so weiter und so fort. Warum erzählst du uns das? Ne? Also. Blabla, Zivilgesellschaft, tralala. Also, warum muss man das immer wieder irgendwie feststellen und dann irgendwie zu sagen, so, und jetzt gegen die Bösen müssen wir jetzt irgendwie was machen. Ja, wer sind denn die Bösen? Ja, die Rassisten und so. Und da müssen wir jetzt klare Grenzen aufzeigen. Was bedeutet denn Repression und Prävention sind wesentliche Säulen der Demokratie? Repression ist eine Säule der Demokratie. Also gut, okay, ich meine, die Polizei kann natürlich Dinge unterdrücken, aber oh, irgendwie klingt das komisch. Das hört das sich an, als würden Leute irgendwie bloß nicht irgendwie Sachen denken, weil sie sonst einen Knüppel abkriegen. Ich meine, das sind vielleicht Zeichen einer wehrhaften Demokratie, aber in einer gesunden Demokratie, ne, da darf man auch mal eine Meinung äußern, die eben nicht sich in der Allgemeinheit wiederfindet. Ne? Für sowas aber halt eben unsere Meinungsfreiheit. Die müssen sich vor allen Dingen nochmal vorher überlegen, gegen was sich die Demokratie überhaupt wehren soll. Ja, das ist ja auch, eben auch das Ding. Also im Moment irgendwelche Strohmänner aufzubauen, hilft jedenfalls nicht. Im Moment haben wir jedenfalls schon eine Demokratie. Im Moment haben wir schon eine Demokratie, die sich gegen, dagegen wehrt, wenn die Leute schlecht über Verstorbene reden, was ja ein Gesetz ist. Ne? Und ja, auf der anderen Seite brechen sie sich überall, drehen sie sich dreimal im Kreis und versuchen noch den letzten irgendwie hier zu behalten. Egal, irgendwie was ist. Und dann hast du auf der anderen Seite dann wieder so Leute wie hier den Kumpel von Marsaffe mit seiner Frau, die dann direkt abgeschoben wird, weil das Visum nicht mehr gültig ist und so. Ne? Also für mich bietet dieses ganze Land ein ganz furchtbares Bild hier, unsere Verfolgung. Das ist für mich komplett, also das folgt keiner vernünftigen, stringenten Logik. Das ist nur so tagesmäßig irgendwie, wie passt es gerade in Kram. Das ist mein Gefühl. Ja. Rassismus und Hass im Internet. Warte mal, was steht da? Diversität im Arbeitsleben, Aus- und Fortbildung sowie Stärkung interkultureller und sozialer Kompetenz im Beruf, Rassismus und Hass im Internet sowie Forschung. Ist das jetzt, wollt ihr jetzt Rassismus und Hass im Internet oder wie? Internet. Das klingt Engagement wie für Demokratie und Gleichwertigkeit, bla bla bla bla bla, Rassismus und Hass im Internet sowie Forschung. Ja. Ja. Rassismus und Hass im Internet, habe ich ja gesagt, 5.000 Euro mehr im Monat. Ja, geil, dann kann man es ja bewerben. Aber ich bin eigentlich gar kein Rassist, da muss ich jetzt wohl einen spielen. Tja. Ich bringe euch das allen bei. Ne, ich glaube, ich gehe zur AA-Stiftung, lass mir von denen was über Weiße erzählen. Und dann lerne ich, wie man Rassist ist. Okay. Ja. Und das ist wahrscheinlich dann hier dieses Machwerk. 116 Seiten, darüber sprechen wir in einem Sonderstream. Ja, keine Ahnung, aber du willst. Ein Stream pro Seite wahrscheinlich. Ich kann ja mal reingucken. Ja, gehst du mit der Konferenz hier, so wie sie eben auch gemeint haben. Europäische Union zur Verwendung. Erklärung der Europäischen Union zur Verwendung der Begriffe Rasse und Rassismus. Okay. Das klingt beängstigend bekannt. Ich hoffe, da steht nicht drin, dass Weiße ein Rassismus ist, weil sonst. Das schauen wir uns doch jetzt mal an, würde ich sagen. Also so viel Zeit haben wir, glaube ich, noch. Die SJW-Geschichte wirklich? Nee, oder? Die können nicht diese Definition übernommen haben. Ah, okay. Stellt sich grundsätzlich wieder jede Lehre, die die Existenz unterschiedlicher menschlicher Rassen behauptet. Black Lives Matter zum Beispiel, meinen die, oder? Ja, das ist die einfach die nur... Existenz unterschiedlicher Menschenrassen behauptet. Was meinen die jetzt damit? Dass ich aus einer Rasse verschiedene... Also, dass sich die Menschen unterschiedlich entwickelt haben, ist doch wissenschaftlich belegt. Wenn ich jetzt in verschiedenen Ländern IQ-Tests durchführe und die Ergebnisse gegeneinander stelle, ist das dann schon Hass? Oder ist das dann noch Forschung? Und ist das, führt das denn nicht nur dazu, dass wir sehen das ja schon mit so Sachen wie Ethnopluralismus, dass halt dann halt Ethnie gesagt wird und aber genau dasselbe gemeint wird, nur halt nicht mehr das böse Nürnberger Wort benutzt wird. Ja. Rassenlehre! Oh, sag's nicht. Ja, aber Rassenlehre! Das ist doch so. Also, und wie gesagt, also ich habe das mit Black Lives Matter eben ja nicht aus Spaß gesagt, also ein bisschen schon, aber eigentlich nicht. Weil was unterscheidet den Ku Klux Klan von Black Lives Matter, wenn man nur den Gesichtspunkt, das Behaupten, es gäbe unterschiedliche Rassen, anguckt? Weil da machen die das beide. Black Lives Matter ist schon, es ist einfach Black Nationalist. Es ist halt so, ich weiß nicht, so eine Black Supremacist Organization. Also ich meine, so wie die sich ja jedes Mal vor Verbrecher stellen und sagen, der hat nichts gemacht, nur weil er schon 14 Mal verhaftet worden ist, eine Waffe bei sich hatte und sich bei einer Verhaftung Widerstand geleistet hat, muss das nicht heißen, dass er schuldig war. Er ist ein Engel, er hat nichts gemacht, den müssen wir beschützen. Für den werden wir jetzt in Vororten Autos anzünden. Ja, und dann aber auch nur aufgrund der Basis, dass er ein Schwarzer ist, ne? Also, ja. Ja. Ja, auf jeden Fall, also das, was jetzt hier wohl rauskommt bei der Nummer ist, wir finden den Begriff Rasse doof, wir benutzen den nicht und wir brauchen ihn auch nicht zu benutzen, um Rassendiskriminierung festzustellen und zu bekämpfen. Die Billigung solcher Formulierungen ist nicht erforderlich, um Rassen... Ach so, also say it loud, I'm black and proud, ist ja dann auch eine Äußerung, die impliziert, dass es eine schwarze Rasse gibt, ist also Hass und ein Rückschritt. Ja, impliziert, aber auch nicht hundertprozentig. Also ich meine, die Farbe ist ja eine Farbe halt, ne? Also Moment mal, aber die Leute wie Black Lives Matter, die behaupten doch unter Rassismus zu leiden. Ja, und so wie die hier halt eben sagen, kann man ja auch unter Rassismus, kann man auch über Rassismus reden, ohne die Grundannahme anzunehmen, dass es überhaupt Rassen gibt. Ich finde das echt geil. Das ist so ein Doppeldenk. Franz Kafka würde sich vielleicht noch in den Bauch freuen. Erst hier der Depp mit den Männern bei der Süddeutschen und jetzt das hier. Das ist alles komplett irre. MC Escher könnte es nicht aufmalen, weil es zu irre. Warte mal, die Mitglieds... Ah, warte, ich tu noch mal hochscrollen. Ah! Jetzt... Richtig die Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind der Auffassung, dass die Billigung von Formulierungen, die die Existenz verschiedener menschlicher Rassen nahelegt, als ein Rückschritt aufgefasst werden könnte, der die Einheit der Menschheit in Frage stellt. Das ist jetzt mal ein Satz, der die Einheit der Menschheit in Frage stellt. Europa in mir, Europa vor mir, Europa hinter mir oder so. Keine Ahnung. Das ist schon so ein Satz. Ich weiß nicht. Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union schätzen die Vielfalt. Habt ihr die Visegrad-Staaten dazu befragt oder durften die wieder nur am Katzentisch sitzen? Weil ich habe das dumme Gefühl, dass die Visegrad-Staaten, also hier im Osten, Tschechien, Polen etc., nämlich gar nicht so viel Bock auf eure Vielfalt haben. Ich habe gehört, ihr habt denen sogar einen Strafbefehl geschickt und die sollen Geld dafür zahlen, dass sie nicht so viel Bock auf Vielfalt haben. Das ist der Hammer, ne? Also ich komme da echt nicht klar drauf. Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union legen kategorisch alle Lehren rassischer Überlegenheit sowie Theorien oder Lehren ab, die darauf abzielen, die Existenz unterschiedlicher menschlicher Rassen zu behaupten. Und sie lehnen auch die stillschweigende Billigung von Theorien oder Lehren ab, die aus der Verwendung der Begriffe Rasse und rassistisch in der Erklärung. Rassisch in der Erklärung und dem Aktionsprogramm der Weltkonferenz gegen Rassismus, Rassendiskriminierung. Was? Ja, Schrödingers Erklärung. Ich komme da nicht klar drauf. Das ist. Oh mein Gott, was ist hier los? Ja, okay, das war's zu dem Thema. Ja. Den Rest müssen wir uns gleich mal in einem Sonderstream durchlesen. Auf jeden Fall, Leute. Diskriminierung im World Wide Web habe ich gerade nur aus dem Augenwinkel gesehen. Ja, klar, natürlich, was auch sonst. Ja. Weil da ist es ja auch am gefährlichsten. Ne? Ich meine, wenn dir auf der Straße drei Skinheads entgegenkommen und dich umkloppen, weil du schwarz bist, das ist nicht so gefährlich, aber im Internet, wenn da dann irgendjemand sagt, du, irgendwelche bösen Sachen über Rasse oder rassisch, oder das ist natürlich gefährlich. Unbedingt. Ja, und außerdem, was ich glaube, es war diese Woche, auch passiert ist, was viele Leute ja hier von uns schon befürchtet haben, dass jetzt also zum Thema Antidiskriminierung diese Bill C-16 jetzt in Kanada verabschiedet wurde. Also jetzt ist es keine Bill mehr, jetzt ist es auch ein Law, also Gesetz geworden, kein Vorschlag mehr, sondern wirklich durch. Und das ist ja dieses Ding, wo Gender Expression und Gender Identity jetzt Menschenrecht ist, dass man da quasi ein Recht drauf hat, dass der eigene Geschlechtsausdruck und die eigene Geschlechteridentität von anderen Leuten quasi ernst genommen werden. Und das ist ja dieses Problem, wo der John Peterson, der Psychologieprofessor, schon mit in Kontakt gekommen ist, wo dann irgendwelche Aktivisten meinten, er müsste sie Xir und sowas nennen oder Zay. Also als Pronomen, und er sich dagegen geweigert hat und er dann da quasi Feuer gekriegt hat und sich dann öffentlich dazu geäußert hat, wo dann zumindest sein Arbeitgeber, also die Schule, wo er lehrt, sich hinter ihn gestellt hat, und er hat ja auch dazu ausgesagt vom Kongress in Kanada, sowie auch der Gar Tsad, der ist vielleicht dem einen oder anderen auch ein Begriff, das ist auch so ein libanesischer Kanadier, also mit libanesischen Wurzeln, der auch einen YouTube-Kanal hat, wo er auf Englisch viel über diese ganze progressive Social Justice, Gendergerechtigkeit-Kram und so kritisch redet. Und diesen ganzen Postmodernismus in der Wissenschaft, wo er halt als Konsumentenpsychologe viel mit in Kontakt kommt, so mit Geschlechterrollen und wo das herkommt und so. Und der hat ja auch ausgesagt dazu, aber das hat wohl scheinbar nichts gebracht. Also ich habe mir das damals auch angeguckt, dieses Video da aus dem Kongress, und die waren schon zum größten Teil ziemlich so nach dem Motto so, ja, aber das ist ja alles okay, dass sie das befürchten, aber das ist ja überhaupt nicht begründet, weil das geht ja gar nicht so weit. Und dann sagt der Peterson so, ja, aber das haben die erzählt, und dann stand das auf der Homepage und da haben sie es runtergenommen und so weiter und so fort. Und ja, also wir ahnen alle Böses, sagen wir es mal so. Also ja, das Ding ist halt, weißt du, du kannst ja jemanden zwingen, was nicht zu sagen hat. Das ist offene Zensur. Und das Perfide an Bill C-14 ist halt, dass du jemanden zwingst, etwas sagen zu müssen. Und ansonsten halt jemanden die Bullen an den Hals holen kannst. Wir erinnern uns alle noch an den Prozess gegen diesen Aktivisten da, der von den Feministinnen platt gemacht worden ist und dann ein Jahr das Internet nicht benutzen durfte, oder wie lange? Ja, Gregory Allen Elliott war das. Ja. Und der war ja auch eigentlich, also der hatte für die damals irgendwas designt, der hatte ja irgendwie eine kleine Designagentur. Und also der war jetzt kein super Aktivist, soweit ich mich erinnere. Der hat halt irgendwas für die gemacht, und dann hat er halt diesen Wendolin Spur damals in Schutz genommen. Das war dieser, der diesen Punch Anita Sarkeesian Spiel gemacht hat. Und dafür haben ja dann diese Leute aus dieser Gruppierung, dafür, die er eigentlich mal was gemacht hatte, einfach so, um die halt zu unterstützen. Die sind dann, haben ja quasi irgendwelche Lügen über ihn verbreitet, und was dann dazu geführt hat, dass er irgendwie 2 Jahre lang nicht ins Internet durfte, was er für seinen Beruf hat. Also er hat quasi Berufsverbot bekommen, weil ich glaube, er durfte noch nicht mal einen Computer benutzen. Mhm. Ja. Das war das Problem, weil er dadurch seinen Beruf nicht mehr ausgeben konnte. Ne? Also, und das war auch Kanada. Also, Ja, und wenn du hier das vor allem liest im dritten Absatz halt, Kritiker warnen, dass mit Bill C-16 Kanadier, die die Gender-Theorie ablehnen, mit Hate Crime, also mit Hassverbrechen, eines Hassverbrechens verdächtig werden, ja, dass die bestraft werden können, mit Geldstrafe ins Gefängnis kommen können und außerdem ein Anti-Bias-Training, also ein Anti-Vorurteilstraining zu machen. Also hier haben wir erst, haben wir schon ein richtig schönes Ding, wo die Gehirnwäsche mit schon drin ist. Ja? Und das finde ich ziemlich, ziemlich krass, muss ich ganz ehrlich sagen. Tolerationslager kommen. Ja. Ich frage mich vor allem jetzt, der Peterson hat ja angekündigt, dass er, wenn das Gesetz auf ihn greifen wird, dass er so ein Bias-Training nicht machen wird, dass er Strafen nicht zahlen wird und dass er, wenn er ins Gefängnis geht, einen Hungerstreik machen wird. Ich bin jetzt echt gespannt, ob der das wirklich auf so eine Hardcore-Probe stellt. Ja, ich glaube schon. Also echt, ich weiß nicht, so wie ich einen Peterson wahrnehme, denke ich schon. Also ich keine Ahnung. Also ich setze viel in den Mann. Also dadurch, dass er einfach Totalitarismusforscher ist und psychologisch, dass er gründet, was jetzt Nazis oder den Kommunisten dazu veranlasst hat, so viele Menschen in Lagern zu verheizen. Und dadurch, dass er da einfach so viel Arbeit auf dem Gebiet akademisch geleistet hat. Also das sieht ja in der Bill C-16 also ein Riesenproblem auf Kanada zukommen. Mhm. Also ich meine, es ist halt jetzt auch dann ein Gesetz, was dann mal ins Gesetz gegossen worden ist, bis es dann wieder rückgängig gemacht wird. Das ist ja dann auch nochmal eine Riesenhürde, die du erstmal also überwinden musst. Und wenn da jetzt einige Fälle haben, wo Leute halt wegen wirklich Bullshit-Sachen harte Strafen bekommen und scheiß Anti-Bias-Training bekommen. Und ich denke schon, dass er da so irgendwie den Widerstand da anleiern wird. Also und wie geht das denn überhaupt mit Gerechtigkeit in Einklang? Also wie kann ich jemanden für die Ablehnung einer nicht bewiesenen Theorie verknacken? Also das will mir nicht in den Kopf. Das ist, wenn ich müsste ja dann eigentlich auch Flat Earther irgendwie einsammeln und so, die sowieso schon, weil man beweisen kann, dass ihre Theorien Blödsinn sind. Ja. Also ja, aber Flat Earther geht ja nicht gegen die Minderheiten oder so. Was hat das eine mit dem? Also irgendwie verlieren die Leute auch so ein bisschen diese, das ist nichts mit dem, also Jura hat nichts mit dem Thema zu tun. Das ja, hat mit Gerechtigkeit eigentlich zu tun. Ja. Ja, aber das ist ja diese generelle Verschiebung des Begriffs Gerechtigkeit auf Gerechtigkeit, dass wenn hier diese ganzen Gruppen, die historisch benachteiligt worden sind oder was der Teufel nicht was, wenn die endlich zu ihrem Recht kommen, dann ist es Gerechtigkeit oder so. Also das ist ja da auch immer mit drin. Und ich muss leider sagen, also wir sind da auch nicht gegen gefeiert in Deutschland. Also ja, dieses Antidiskriminierungsding. Nee, das wird ja auch schon verlangt aus verschiedenen Gruppen, dass Feminismuskritik auch praktisch mit reinkommt in diese Sachen wie Rassismus und Frauenfeindlichkeit. Ja, dieses Diskriminierungsding haben wir uns jetzt nicht durchgelesen, aber ich sage mal, alleine bei mir in der FDP ist im Bundestagswahlprogramm auch was drin, was sich mit Gender Expression und Transsexuellen und so Antidiskriminierung beschäftigt. Und das läuft im Prinzip aufs Gleiche hinaus. Ja. Ja, ich freue mich da schon. Also auch gerne immer an die Leute, die sagen, ah, warum beschäftigt ihr euch so lange mit den Social Justice Warriors? Ja, wir haben jetzt ein westliches Land, wo Xur und Xur Self strafbar wird, wenn man das nicht sagt. Also wo Tumblr Politik macht. Großartig. Und Deutschland ist ja eigentlich noch versüffter, wenn es um SJWs geht, wie jetzt Kanada selber. Also Kanada wäre jetzt, ne, also ich weiß nicht, also ich kriege da halber Panik, wenn ich an die deutsche Politik denke. Weil wir werden noch nicht mal mehr einen Jordan Peterson haben. Jordan Peterson, der hat zumindest noch ein Medienecho hervorgerufen über diese Bill C-16. Aber in Deutschland, ja, wen haben wir denn da? Also ich... Wow. Also, der Don schreibt sich einen Artikel. Ja. Ja, bei Fatzblogs. Ja. Ja, nein, aber ich meine nur, hätten wir einen Professor, der sich mit Totalitarismus auskennt, der da irgendwie Eier in der Hose hat, so, oder Eierstöcke hat und sagt, mit mir nicht, mit eurem scheiß Kulturmarxismus. Von es kommt noch so weit, dass der Peterson Asyl in den USA beantragen muss. Das ist ja lustig. Also ich schätze ihn auch so ein, dass der jetzt einfach bei nächster Gelegenheit straks in den Knast geht und den dann wegstirbt, nur aus purer Sturheit. Ja, oder halt wirklich das herausfordert und dann halt das eventuell, wenn er vernünftige Richter bekommt, das Gesetz aufs Kreuz legt. Ja. Das halt können ja nicht alle Kanadier wahnsinnig sein. Da stand ja in dem Artikel drin, no amendments. Das heißt, ich weiß nicht, ob ihr euch die angeguckt habt. Das gab ja vor den ganzen Senatoren oder wie das heißt in Kanada. Es gab ja Anhörungen. Gazzard hat da gesprochen und diese eine, ja, habe ich gerade schon erzählt, diese andere transsexuelle YouTuberin. Die beiden waren in einem Duo, Jordan Peterson zusammen mit einem Juratypen. Und die haben es ziemlich auseinandergenommen von verschiedenen Seiten. Und jetzt steht in dem Artikel No Amendments. Also richtig schön gegen eine Wand geredet. Ja, also vielleicht nochmal für die Leute, die im Englischen nicht so firm sind. Amendments sind quasi Änderungen an dem ursprünglichen Entwurf. Anpassungen. Also ja. Mich erinnert es halt an den bösen Koismus. Also hier diese Agrarwissenschaft in der Sowjetunion, wo man dann gesagt hat, faschistische und Bourgeoisie Genetik, die uns Nahrung bringen soll, das ist alles faschistisch und wir brauchen eine neue Art, wie man die Felder bestellen muss, wo man eine Hungersnot hatte. Und da haben wir jetzt, Kulturmarxisten, Neomarxisten, die jetzt eine Gender-Theorie, die wissenschaftlich nicht belegt ist, die einfach nur Humbug ist, die jetzt als Gesetz anerkannt wird. Finde ich hervorragend. Also toll, super. Also, ja, also ich weiß noch nicht, wie das in Kanada geregelt ist. In Deutschland kannst du ja, wenn dich so ein Gesetz selber betrifft, kannst du ja vom Verfassungsgericht klagen. Aber keine Ahnung, wie das da im amerikanischen Raum ist. Wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Weiß ich nicht. Aber ja, also da natürlich auch wieder die Hoffnung. Das ist auch so ein Ding, ne, wo die Leute nie drüber reden, was mich aber schon immer gestört hat. So dieses Ganze von wegen, ja, die Demokratie, wir müssen Demokratie stärken und so. Und dann hörst du irgendwie, dass alle möglichen Gesetze, die gemacht werden, dann von den Juristen dann wieder umgeschmissen werden müssen. Und die dann sagen so, nee, das können wir aber so nicht machen, das widerspricht unseren Grundsätzen. Und da sind wir in Deutschland ja auch ganz, ganz groß drin. Also wie viel da irgendwie wieder zurückkommt mit Vorratsdatenspeicherung und diesem ganzen Zeug. Also das ist eher blamabel für die Demokratie, als dass man irgendwie eine Unterhaltung führt, wo einer von der AfD dabei ist oder so. Wo sie dann alle mal austicken, von wegen, oh nein, die Demokratie geht in die Hose. Aber dann auch wenn irgendwelche halbgare Kackgesetze schreiben. Ja, und wenn dann irgendwelche Gesetze auf EU-Ebene abgeschmettert werden müssten, weil ein größenwahnsinniger Minister da noch unbedingt irgendwelche Sachen vor der Sommerpause durchboxen will und so, das ist nicht besorgniserregend, ne? Ja, oder vom Verfassungsgericht halt eben. Ja, vor allem, am besten fand ich selbst, dass es die Justin Trudeau Liberal Transgender Bill, Rights Bill ist. Ist es bei uns hier bei den Weltraumaffen eigentlich mittlerweile so, dass wir uns mit dem Robotern ablösen? Ja. Weil jetzt bin ich klar und der Solano-Roboter hat etwas stark. Oh. Was willst du tun? An mir liegt's nicht. Ja, hier war noch so eine tolle Studie des Drogenbeauftragten der Bundesregierung über Medienkonsum. Mann, Blickstudie, man hat also festgestellt, dass Kinder, die exzessiv im Internet und Jugendliche, die exzessiv Medien konsumieren, dass die Verhaltensauffälligkeiten zeigen. Und die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Marlene Mortler, warnt, diese Studie ist ein absolutes Novum. Sie zeigt, welche gesundheitlichen Folgen Kinder erleiden. Und ich finde es halt genial. Also wenn du jetzt einen Balk hast, und du dich einen Scheiß um dein Kind kümmerst und es einfach nur ins Internet und vor den Rechner und vor den PC hocken lässt und nichts mit dem Kind machst, natürlich hat es dann wahrscheinlich auch Verhaltensauffälligkeiten, weil du von vornherein als Elternteil vielleicht einfach kein so großes Interesse an deinem Kind hast. Da ist jetzt die Frage so, es ist so eine Henne-und-Ei-Frage, wo ich jetzt aus dem ersten Material, was ich von der Studie gesehen habe, komplett veröffentlicht ist oder nicht, wo ich das nicht feststellen konnte, ob sie denn jetzt wirklich auch drauf eingehen, ob das vielleicht auch Eltern sind, die sich einfach nicht ums Kind kümmern und deswegen das Kind nur im Internet rumgammelt oder ob tatsächlich die Verhaltensauffälligkeit tatsächlich auch vom Internetkonsum selber herrührt. Weil es ist ja in der Regel auch so, dass Kinder jetzt Drogen nehmen, in der Regel nicht unbedingt die hervorragendsten Familienverhältnisse zu Hause hat. Und da ist halt, ich weiß nicht. Also finde ich eine sehr tolle Studie und bin ich sehr gespannt, was am Ende denn bei rumkommt, wenn sie denn veröffentlicht wird. Auf jeden Fall warnen sie, dass das böse Internet, die Digitalisierung, die Jugendliche zerstört und unfähig macht, ein eigenes Leben zu leben und zu sagen. Ja, ich habe die Dame auch letztens in der Doku über Alkohol in Deutschland gesehen und da hat sie dann gesagt, dass, wie toll es in Schweden ist, wo Bier 8 Euro kostet und nur Schnaps nur in speziellen Läden und so. Also das scheint mir sowieso auch eine mit so einem Regulierungswahn zu sein. Ja, brauchst okay. Internet demnächst auch noch in speziellen Läden. Ja, und dann musst du deinen Perso mal in den Rechner reinschieben und dann darfst du erst surfen genau. Und dann darfst du zwei Stunden am Tag surfen. Auf spd.de, dann vielleicht nochmal auf grüne.de und... Und ja, wenn du ganz vertrauenswürdig bist, darfst du ein Schulz-Meme posten. Ja. Ja, das ist hier die Pressemitteilung, weil die Studie, die haben sie noch nicht veröffentlicht, aber einen Haufen Artikel rausgehauen, dass jetzt die Studie hier draußen sind. Ergebnisse von 3048 Kindern. Und irgendwo weiter unten erzählen sie halt auch, was für Verhaltensauffälligkeiten die Kinder haben. Also das Web 4.0 Zeitalter, sind wir schon im Web 4.0? Ich habe wieder nicht mitgezählt. Ja. Ah ja, okay. Wird eine Wann Eltern kommt denn da das Update? Schon lange da. Bald. Wird eine elterliche digitale Mediennutzungskompetenz vermisst, kann dies auch eine digitale Mediennutzungskompetenz der Kinder vermissen lassen. Oh, wenn ich ins Wasser gehe, werde ich nass. Ja. Eltern sind bestrebt, ihren Wissensstand zum Thema digitale Mediennutzung in der Kindererziehung im Rahmen von Elterngesprächen zu decken. Also da wirst dann jetzt dann von der Kindergartentante und von den Lehrern dann nach digitale Mediennutzung bald befragt. Wie lange geht denn ihr Kind ins Internet? Also, das im Unterricht redet es manchmal. War es denn jetzt 2 oder 3 Stunden im Netz? Da müssen sie mal danach gucken. Weißt du? Obwohl ich finde, dass 75% der Kinder im Alter von 2 bis 4 Jahren eigentlich auch nichts an einem Smartphone zu suchen hat. Aber ja, das ist mein Alter, das da durchkommt. Also ich würde meinen Kindern das nicht, also das würde ich denen gar nicht erst anbieten. Ja, ich habe schon mal gesehen, es gibt für diese Tablets halt irgendwelche so Kinderprogramme irgendwie, aber keine Ahnung. Oder YouTube Kids gibt's auch. Ja, aber trotzdem, ich muss die doch nicht von Anfang an mit so einem Scheiß zuballern. Die können erst mal lesen lernen oder ein Buch oder mal malen. Also ich weiß halt, ich finde das, keine Ahnung, da bin ich, wie gesagt, wahrscheinlich einfach auch zu klassisch wegen meinem Alter, aber ich finde das nicht gut. Also ich würde Kindern nach Möglichkeit, bevor sie 6 sind, nicht so ein Ding in die Hand geben. Es gibt ja auch noch Fernsehen, wo sie dann mal was gucken können oder so, aber das ist dann was Besonderes. Das ist der große Unterschied, ob du dein Kind so ein iPad in die Hand drückst oder vor die Glotze setzt. Vielleicht beides nicht so arg machen. Ja, eben beides also nicht machen. Und das Smartphone ist halt sowas, wo du dann dem Kind auch noch beibringst, dass es beschäftigt wird. Ja? Also beim Fernsehen habe ich immer noch so ein bisschen, dann nimmt das Kind Informationen auf, ja? Und du kannst es relativ gut kontrollieren. Aber ich will das nicht in dem Alter schon an diese... selbst als Computerspieler... Dieses Leistungsdenken, was du dann halt auch lernst, finde ich in dem Alter nicht angebracht. Aber gut. Das ist, wie gesagt, persönliche Meinung. Ja. Auf jeden Fall haben die Kiddies Verhaltensauffälligkeiten. Generation Tumblr ist absacken. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ja, kommen wir nun zu dem nächsten furchtbaren Scheiß. Netz ohne Hass, Hass im Netz entgegentreten. Genau, der nächste Hashtag. Das ist aus unserer Reihe der wöchentliche Hashtag irgendeines Ministeriums. Ja, in diesem Fall ist die Bundeszentrale für politische Bildung. Das habe ich ja eigentlich gar nicht mitgekriegt. Also, wir könnten zum Jahresende doch eigentlich irgendwie die dümmsten Hashtags des Jahres oder so. Aber ja, das wird doch eine lange Sendung. aber zählt eigentlich jemand mit, weil so gefühlt haben wir wirklich jede Woche haben wir einen Hashtag zum Vorstellen, ja. Der wieder Astro geturft worden ist. Also ich würde wirklich behaupten, dass wir in den letzten 2 Monaten jedes Mal einen haben. Ja, ich finde, was die eine Kohle da reinstecken, ja, nur dass dann, weiß ich nicht, nur dass dann irgendwie 30, 40 Leute den Hashtag kapern und mit ihren Memes vollkotzen, so, weißt du? Das ist unfassbar. Netz ohne Hass. Ja, auf müssen jeden wir uns Fall. Das durchlesen oder geht es um das übliche Bewusstsein für Verantwortung und aufmerksam machen und Debatte anregen? Hetz und Diskriminierung auf Social Webs sind keine Privatsache. Naja. Echt? Also, du kannst dir auf jeden Fall überlegen, ob du dir den Kram, ob du dich damit näher beschäftigen willst. Du kannst die Leute blocken, die dir irgendwas schicken. Du kannst auf Facebook einfach die Seiten nicht abonnieren, die dir nicht passen. Außerdem kannst du das auch spielen. Ich will die Aufmerksamkeit. Ich block die Leute nicht. Ja, wenn mir jemand negativ auffällt, dann gehe ich mit dem in Interaktion und so und möchte, dass sie mir noch mehr Tweets schreiben. Aber wie soll ich mich sonst als Opfer inszenieren? Ja, dann hat doch diese ganze Kampagne keinen Sinn mehr ohne Opfer. Was für eine Ansage jetzt hier kommt. Ja. Diese Ansage hier. Denn Hassrede ist ansteckend. Sie kann demokratiefeindliche Einstellungen und Verhältnisweisen befördern oder verfestigen. Auch bei stummen Mitlesenden. Das klingt ja fast, als hätte Hassrede die Argumente auf seiner Seite. Das ist ja höchst beunruhigend. Am besten gleich abstellen. Passiv twittern tötet Menschen in ihrer Umgebung. Ja, genau. Wusstest du das nicht? Ja, genau. Pepe-Memes können ihre Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Hören Sie auf mit Hassrede, um länger für Ihre Lieben da zu sein. Ja, aber ich wäre für Schockbilder im Internet. Kannst du haben. Ja, das mache ich damit, ja. Ja. Das Internet ist ein öffentlicher Raum, eine Grundlage für Informationsvermittlung und Meinungsbildung. Schon wieder so ein Wikipedia-Spruch. Das klingt alles so nach Anita Sarkeesian. So, Videospiele sind total cool, ich mag die gerne. Die müssen sich ändern, weil die sind gefährlich. Gefährlich. Ja, ja. Weißt du, da wird dann im Einsatz labern sie wieder von pluralen Meinungsvielfalt, ja, aber nicht diese Meinung, das ist Hassrede, ja. Plural Meinungsvielfalt ist gut, ja, die Leute sollen unterschiedliche Meinungen haben, ja, aber bloß nicht negativ oder besonders kritisch, ja, oder aggressiv kritisch. Das ist Hassrede, ja. Jedes Mal dieselbe Gülle, ja. Und vor allen Dingen, wie können die den zum Verstummen bringen? Plural Meinungsvielfalt gehört vielleicht auch ab und zu mal ein negativer Kommentar. Den freien Meinungsaustausch gefährden ja sogar zum Verstummen bringen. Beweise. Wie kannst du das überhaupt belegen? Wer ist bisher verschwunden? So, ne? Also, ich sag nur, diese Facebook-Gruppe vegane Feministin, die jetzt irgendwie vielen Leuten aufgefallen ist, weil sie halt total außerweltlichen Scheiß posten. Ne? Ich habe die jetzt auch abonniert und diese Woche stand da irgendwas dabei von wegen, ja, hier ist irgendwie, wir haben keine Lust mehr, allen Leuten zu erklären, warum sie blocken, deswegen jetzt hier ein letztes Mal irgendwie und dann so eine Liste von Sachen irgendwie. Und das ist auch schon wieder so ein hanebüchener Scheiß, ne? Wo alles drunter fallen kann, was denen irgendwie nicht gefällt. So, es ist wirklich so ein Blankoscheck zum, wenn du hier irgendeinen unwillkommenen Gedanken hier irgendwie reinpostest, dann löschen wir den rigoros weg. So. Ja, oder dieses Ding, der Bleilo hat doch ein Video über diese, wie hieß sie, Olga sonst wie gemacht, diese Journalistin. Und sie hat sich übelst drüber aufgeregt, es wäre ein Hate-Video. Und jeder, der Bleilo kennt, weiß, dass Bleilo halt nicht die vulgäre Analyse ist. Ne? Und es ist so irrsinnig, was Leute inzwischen als Hass einstufen. Ja. Weil Bleilo geht nur hin und argumentiert gegen ihren Erlebnisbericht, den sie da in irgendeinem feministischen Vortrag an der Uni hatte. Wo sie dann mit ihrer... Ja, genau, Missy Magazin. Und wo sie dann mit ihrer extremen Meinung allein stand und wie schlimm das für sie war. Und er kommentiert das und sie nennt das irgendwie 10 Minuten Hate-Video. Ja, das ist so lächerlich. Dann weisen sie die Leute darauf hin, dass das nicht das einzige Video war, weil sie irgendwie sagt, ein Video. Und dann sagt sie so, ich wäre gerade informiert, dass das nicht das einzige war, wo ich mir denke, ja, es wird zum Beispiel auch in dem Video gesagt, dann guckst du auch einfach mal an, du dumme Troller. Ja, vor allem dann Screenshot posten und nicht zum Video verlinken, weißt du? Damit die Leute sich ja nicht selbst davon überzeugen können, dass es dann eben doch nicht so voller Hass ist. Ja, weil das Einzige, was da an Hass zu finden ist, ist eigentlich ihre absolut obskure Einstellung zu, wer darüber entscheiden kann, wer was wählt und alte weiße Männer dürfen ja gar nichts. So, ja. Dass sie damit den Sturm losgetreten hat, lässt sie nämlich auch unter den Tisch fallen. Wenn ich mir den Kram angehört habe, den Bleilo da vorgelesen hat, da hat es mich geschüttelt bei dem mangelnden Umgang mit der Sprache, die sie verwendet. Dass hier so jemand in einem, auch wenn es nur das Missy ist, ja, dass so jemand da schreiben darf, der Sätze formuliert wie unter den Frauen war der Mann Sieger oder die Leute warfen etwas durch den Raum, dass es nur so stürmte oder der Raum verwandelte sich in Diskurse. Das ist alles Dünnschiss und hat nichts mit der deutschen Sprache zu tun. Und warum so jemand dann für so ein Erzeugnis schreibt, da ist mir völlig schleierhaft. Da sollten sie doch wenigstens jemanden suchen, der auch schreiben kann. Oder ist ja, das schon... Das ist ein Magazin, Alter, da brauchst du die richtige Ideologie, dann darfst du alles schreiben. Ja. Der Raum also verwandelt sich in Diskurse. Ja. Das würde ich gerne ja als Visualisierung sehen. Du tust ja jede persönliche Eigenschaft aufgeben und wirst dann nur zu so einem Weitergeber von Ideologie. Weißt du, du bist dann so ein Sender, du hast ein Sendungsbewusstsein. Du musst nur genügend Buzzwords in deine Denke mit aufnehmen und dann schreibt es von alleine. Und der einzigste Grund, warum die Menschen was mit dir zu tun haben wollen, ist, dass du die Buzzwords auswendig gelernt hast und in halbwegs zusammenhängenden Sätzen immer wieder wiederholen kannst. Aha. Klick doch mal auf das Programm, Chris, und lass uns mal gucken, wer da spricht. Ja, nur mal so kurz, also außerschulische Jugendarbeit und politische Jugendbildung, also Bildungsträger für diese Bundeszentrale für politische Bildung ist unter anderem die Amadeo-Antonio-Stiftung. Hervorragend, das freut mich, dass die auch mal wieder auf vorkommen. Und dann Kompetenzen, Auseinandersetzungen mit Hate Speech und Gegenrede in sozialen Medien und für die das Netz ein wichtiges Wirkungsfeld ihres zivilgesellschaftlichen Engagements darstellt. Also da hast du dann irgendwelche Leute, die da zu dieser Regierungsorganisation dann hinrennen und sich von denen da einen erzählen lassen, wie sie ihre Nichtregierungsaktivismus, den keiner gewählt hat, irgendwie in den sozialen Netzwerken verteidigen können. Funk! Ja, okay. MultiplikatorInnen. So wie Le Floyd oder Susie Grime. Also Begrüßungscafé finde ich ist Hate Speech. Okay, Keynote-Diplom-Psychologin. Okay. Zumindest mal Menschen mit tatsächlichen Titeln. Das ist da schon mal was. Äußerungen im Netz zwischen Meinungsfreiheit und Strafrecht. Die würde ich ja dann gern sehen, muss ich sagen. Vorsitzende der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Und hier haben wir auch gleich den Vorsitzenden der Gesellschaft gegen Freiheitsrechte, auch bekannt als Amadeo-Antonio-Stiftung. Oh. Wie schön. Hier unter Hate Speech im Netz begegnen. Mit dem Programm Train the Trainer der AA-Stiftung für alle Teilnehmer. Oh, ich sehe für nichts. Alle Teilnehmer parallel in Ortsgruppen. Genau. So ist das. Da haben wir so wieder die verschlüsselte AA-Stiftung, die sich im Wort Zivilgesellschaft so in die Zivilgesellschaft hörst und politische Halt's Bildung. Halt's Maul, du Schlampe. Real-Life-Hass-Session mit Franzi von Kempis. Ich bin getriggert, ich mag keinen Adel. Chefredakteurin Mesh Collective und Social-Video-Aktivistin. Ach du Kacke, wie fühlt sich das an? Hier Bürgerin. Wird live erprobt und simuliert, wie es sich anfühlt. Die besorgte und was Bürgerin, ist mit deinem 8 Minuten lang, wie geil ist das denn? Blankem Hass ausgesetzt. Die besorgte Bürgerin ist diese eine, die auch schon so ein Video mit Tarek und dieser ganzen Clique gemacht hat. Finde ich gut. Ich würde gern wissen, was hier da wird. Weißt, die kommen da alle hin. Anna Witzorek! Marek Tesfu! Alter, mein Jus! Ach du Scheiße! Hoaxman! Suki! Ich bin hier! Alle dabei! Mann, da sind ja alle! Aber ich mal, ey. Der Krauthausen ist auch noch da. Ich würde echt gern wissen, ist es dann für lau? Wirst du bezahlt? Und die Datteltäter. Ja. Eigentlich sollten wir uns anmelden. Wir sind doch auch MultiplikatorInnen. Stimmt. Es ist auf jeden Fall am 29.06. Die Frau Mohr vom Spiegel ist auch da. Erinnert ihr euch noch an die Frau Mohr? Ja, genau. Die auf dem, ach ja, Demokratie leben, das ist ja auch. Aber das ist keine Propaganda, was sie unterstützen. Nein, nicht im geringsten. Nein. Das ist Bildung für zivilgesellschaftliche Akteure und hier. Hey, du Kartoffel! Bildung! Alman! Schweinefleischfresser! Los, geh! Oh Mann, ey. Das ist dieser Rassismus, dieser Antirassismus, der den Begriff der Rasse ablehnt. Ich würde echt gerne wissen, was da an Geld geflossen ist. Wirklich. Also, hat man denn nicht irgendwie ein Auskunftsrecht so, wenn das vom Bundeszentrale für politische Bildung kommt? Also, ich würde es einfach nur gerne wissen, ob die Spesen bekommen, ob sie da 500 Euro bekommen, dass sie da alle zusammenkommen. Weil es ist natürlich auch wieder in Drecks Berlin, weißt ja, du? Ja, und in der Woche. Unser Eins nicht hinkommt. Es ist Donnerstag und Freitag. Ah. Ja, toll. Also ich würde da schon hinkommen, ja, so weit ist Berlin ja jetzt nicht weg, aber Donnerstag und Freitag ist natürlich auch nicht möglich. Also, Pip News, wenn du uns zuhörst, Alarm für Pip News. Du könntest mal wieder einen Dreh machen oder irgendjemand anders in Berlin, der sagt, oh, ich habe die 3 Tage eh frei und dann gehe ich da hin und spreche vielleicht mal bei den Weltraumaffen drüber. Mach das, bring Fotos mit. Ey. Das Pip-Symbol erscheint über Berlin. Ja, ich muss zu dem Artikel aber auch sagen, ich habe einfach das Gefühl, dass es dem Jesse Benn wirklich gar nicht überhaupt darum geht, was er politisch damit eventuell anrichten könnte oder macht, sondern dass es einfach nur harter Clickbait ist. Das ist die Intention, wenn er das schreibt. Er will damit Outrage machen. Und dann tut er noch auf Twitter, nachdem der eine Senator angeschossen worden ist, postet er noch den Link zu seinem Artikel, sagt, ah, das war wohl ich. Also ich habe das Gefühl, dass es wirklich gar nicht mehr irgendwie um Politik an sich geht, sondern das ist wirklich nur rein Clickbait. Also wo sich die Journalisten oder in Anführungszeichen Journalisten, Blogger auch gar keinen Kopf mehr drüber machen, was das vielleicht mit der Gesellschaft macht, wenn sie das Medium News so weit mit Niveau-Limbo tanzen, vom Niveau her zum Boden runterziehen, dass es eigentlich schon richtig ekelhaft ist. Also, weil, keine Ahnung, sorry Liberals, the violent response to Trump is as logical as any. Weiß ich nicht. Eigentlich ist es immer so, dass man eigentlich sogar sagen kann, dass es in Sachen Trump dafür, was für eine Schlammschlacht es war in der Wahl und als er dann gewählt worden ist, dass es eigentlich eine herausragende zivilisatorische Leistung ist, dass wenn die Gesellschaft so gespalten ist, dass trotzdem niemand gestorben ist während der Wahl. Weil wenn ich mir zum Beispiel Afrika angucke, da wird gewählt und dann gibt es halt Proteste und Unruhen und dann werden halt ein paar Demonstranten über den Haufen geschossen. Deswegen weiß ich nicht, Violent Response so logisch wie jede andere Antwort, weiß ich nicht. Halte ich für Schwachsinn. Und halte ich für riesengroßen Schwachsinn, da stimme ich dir vollständig zu. Ja. Weil es gibt halt nicht umsonst in den zivilisierten Ländern ein Gewaltmonopol. Ja. Ja gut, das gibt es in Amerika. Das gibt es in Amerika quasi ja nicht. Also in Amerika haben sie ja extra halt, also der einzige Grund, warum die da eigentlich Waffen haben dürfen, ist ja. Ja, aber wenn ich jemanden einfach erschieße, gehe ich ja trotzdem in den Bau dafür. Also. Ja, das ist richtig, ja. Aber Monopol also, ist es halt eben nicht. Du darfst auch niemandem ins Gesicht schlagen. Also es existiert eine Vorschrift, die einem Gewaltmonopol gleichkommt, aber sie wird natürlich viel weniger eingehalten, weil halt diese krassen Waffen vorhanden sind. Ja, und vor allem, wenn man das jetzt im Zusammenhang halt mit dem Attentat auf den Scalisi da sieht, ist das ein sehr unglücklicher Titel, finde ich, für ein, gute Überleitung. Also hat ja jeder mitgekriegt wahrscheinlich, dass da während einem Baseball-Training auf einen republikanischen Abgeordneten geschossen worden ist, Kongressabgeordneten irgendwie so, der ist wohl sozusagen in der Fraktionsleitung der Republikaner ein ziemlich wichtiger Mann, wenn ich das richtig verstanden habe. Erst hieß es leicht verletzt, dann hieß es kritisch, aber soweit ich mitbekommen habe, ist er noch am Leben. Der Typ, der auf ihn geschossen hat, ist tot und im Nachhinein hat man halt rausgefunden, dass er wohl ziemlich viel Anti-Trump-Kram im Internet gepostet hat und jemand war, der sehr traurig war, dass Bernie Sanders es nicht geschafft hat. Kann ich durchaus nachvollziehen, dass einen das traurig macht, kann halt nicht nachvollziehen, dass man dann hingeht und Andersdenkende versucht zu töten dafür. Und ich glaube auch nicht, dass das rein politisch ist. Ich bin der Meinung, dass eigentlich fast jeder Attentäter, also du wirst nicht Attentäter, wenn du nicht irgendwie schon einen an der Schüssel hast. Aber ich will damit auch niemanden freisprechen von irgendwas. Das ist immer noch beschissen, sowas zu machen. Aber fast noch beschissener finde ich, wie halt Progressive drauf reagiert haben. Und wenn du jetzt mal ein bisschen runterscrollst, kommen dazu Tweets. Und bei manchen fällt einem dann auch halt nicht mehr viel ein. Ja. Was ist schlimmer? Millionen von Menschen, die schon am Rand leben, an den Rand zu drängen mit drakonischer Politik oder einen rassistischen Gesetzesmacher in die Hüfte schießen. Ja, ne? Das ist mehr. Also auch zeugt auch vom Respekt gegenüber dem menschlichen Leben und dem politischen Gegner. Ne? Jesse Benn, hatten wir den nicht eben schon mal irgendwie? Ja, das war der Autor von dem Artikel. Ach ja, genau. Okay. Um eine vernünftige, gewaltvolle Resistance müssen wir uns organisieren. Individuelle Akte sind verständlich, aber auch kontraproduktiv und ineffektiv. Also er fordert hier eigentlich ist das Volksverhetzung, was er da macht, wenn er in Deutschland wäre. Also eigentlich, ja. Das ist genau das, was Volksverhetzung ausdrückt. Und nicht ein Haufen andere Sachen, für die Leute verurteilt werden. Oder hier, wenn ich dann so Schlagzeilen, ja, der hat früh schon zum Trump gehalten. Was der Nachsatz, ja, sieht man ja, was man davon hat, den haben sie halt nicht dahingeschrieben, aber ich höre den in meinem Kopf schon, wenn ich das lese. Oh Gott, wenn ich den Unterschied lese. Der hat mal bei einem Event von David Duke gesprochen. Googelt ihn. Der. Hier ist dieser Tweet, den ich vor 3 Jahren über ihn gemacht habe. Ja. Also. Oder auch hier dann völlig falsche Informationen, sogenannte Fake News von David Frum, also es gäbe keine Background-Checks und man könnte irgendwie Langwaffen ohne Permit rumtragen, stimmt alles so nicht. Ja. Aber hört sich gut an, wenn man es erzählt. Und darum geht's doch, wenn es um Nachrichten geht. Oder hier der nette Charles Clymer, der gleich nach Gun-Control-Regelungen ruft. Das ist ja fast so, als würde man nach einem Anschlag wie in Paris oder Brüssel oder Nizza oder Berlin irgendwie nach Reformen beim Islam rufen, oder? Das ist genauso geschmacklos und eklig. Ist es nicht? Ist es doch. Also ich habe heute schon wieder von einem deutschen Comedian gelernt, dass das ja alles nur so wie Mückenstiche ist mit dem Terror und dass die Leute ja an Überfettung sterben und der Zucker, der überall drin ist, ist eigentlich ein viel größeres Problem. Ja, der Zucker. Der Feind in deiner Küche. Genau. Ist ja auch egal, ne, wenn du irgendwie an lebenslang Essen, was du willst, zugrunde gehst oder ob dich einer in die Luft jagt. Das ist im Grunde dasselbe. Also, ja. Nur, dass das Essen viel schlimmer und weiter verbreitet ist. Total furchtbar. Der Gouverneur von Virginia hat dann sich leider versprochen. Er hat gesagt, 93 Millionen Leute am Tag werden in Amerika erschossen. Da hätte sich das Problem relativ schnell erledigt, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ja, es ist ja auch sowieso so irreführend mit diesen Statistiken. Also die lassen da ja meistens so Länder wie Honduras und sowas raus, die halt auch in Amerika sind, also auf dem Kontinent. Und wo die Pro-Kopf-Rate, Mordrate halt noch um einiges höher ist als in den USA. Republicans are getting what they want. Die Republikaner kriegen das, was sie wollen. Yay! Sehr pietätvoll. Und dann gibt's hier Leute, die sich drüber aufregen, wenn man das Kind beim Namen nennt und einen vor kurzem verstorbenen Politiker mit politischer Korruption im höchsten Grade in Verbindung bringt, weil man da ja angeblich dem Andenken der Toten schadet. Was aber auch einfach nur lächerlich ist. Also keine Ahnung. Ich weiß nicht. Also Staatsakt für einen Mann, der uns alle beschissen hat. Ein europäischer Staatsakt für einen Mann, der bis zum Ende seines Lebens nicht bereit war zu sagen, von wem er Geld angenommen hat, halte ich für absolut falsches Signal. Aber da kriege ich wahrscheinlich noch Ärger, wenn ich mich jetzt da weiter drüber auslasse. Suki, the Queen? Was? Queen is back? The Queen is back? Queen und King, Alter. Nein. We was Queens. The Queen is back. Deutschland geht mir am Arsch vorbei. Also, die Suki, die hat ein hohes Sendungsbewusstsein. Ja. Gut, das sieht 31-jährige Berlinerin. Darf ich mal kurz unterbrechen? Zur Erinnerung, das ist eine von den Personen, die an diesem politischen Bildungsding teilnimmt. Jo. Ja. Die also Multiplikatorin darin unterweist, wie man ein guter Antirassist ist. Dann schauen wir doch mal, was sie so sagt. Wie sieht die Revolution denn aus? Die Ereignisdichte ist gerade enorm hoch. Wir sind gezwungen, uns irgendwie zu verhalten. Zeig mir mal jemanden, der wirklich unbeeindruckt von dieser Gegenwart ist. Die Revolution ist natürlich nur ein Symbolbild für den Versuch, sich zu bewegen. Aber ich sehe jetzt noch keinen bewaffneten Aufstand. Aber revolutionäres Denken ist ein wichtiger Anfang. Politische Bildung, meine Damen und Herren. Politische Bildung in Deutschland. Politische Bildung in Deutschland. Im Rechtsdruck etwa schwingt viel reaktionäres, völkisches, konservatives und antifeministisches Gedankengut mit. Das ist eine große Katastrophe. Da braucht es feministische Reaktionen. Du hast eine Tante, die in einem Interview mit NTV von bewaffneten Aufständen redet, die bei der Bundeszentrale für politische Bildung eingeladen wird als Multiplikatorin. Und das ist auch gut so. Wisst ihr, das muss aber so sein. Aber hier oben siehst du ja, warum die Frau gut ist. Ne? Sie hat Linguistik und Gender Studies studiert. Juhu! In Gesprächen behält sie gern die Oberhand. Sie ist also eine Women's Planerin. Kritik ist immer berechtigt, nur nicht an meiner Ideologie. Ja, aber das werden wir später im Interview merken, woran Kritik berechtigt ist. Sie hat nämlich einen Ausrutscher mit einem Songtext und gehabt. Weshalb sie Seepferdchen und toll findet, kann ich auch... von ihrer eigenen Gemeinde halt angepisst ohne das zu gelesen zu haben, kann ich auch beantworten, weshalb sie die Seepferdchen so toll findet, nämlich weil da die Männer die Kinder kriegen. Das ist ja immer so... Ja. Das finde ich gut. Das ist doch auf einem Niveau mit den anderen Aussagen. Ne? Kritik ist immer berechtigt und Seepferdchen sind toll. Und bewaffnete Aufstände. Und Seepferdchen. So, ich kenn ja so, so Leute, die sich nicht wirklich als deutsche Staatsbürger sehen. Eher so, als wären sie die Bürger in einem Reich. Die würden das glatt unterschreiben. Ja. Bewaffnete Aufstände sind super. Im Rahmen des Women Marches oder auch des Weltfrauentags am 8. März hat der Chris weggescrollt und ich kann nicht weiterlesen. sind weltweit Hunderttausende haben sich weltweit Hunderttausende mobilisiert. Erleben wir gerade eine günstige Zeit für Aktivismus? Ja, leider. Es schreit danach. Ich würde das alles gerne nicht thematisieren. Mein Feminismus ist dazu da, um sich eines Tages selbst zu überholen. Wenn man nicht für Solidarität einstehen müsste, wäre das ganz nett. Gerade richten sich die Leute auf. Sie politisieren sich, zeigen Kampfgeist und Mut. Das sind tolle Erfahrungen, aber die Anlässe sind ausgesprochen beschissen. Ja. Wieso steht da auf dem T-Shirt Antifa e.V. und BRD GmbH? Weil man damit den Neurechten so richtig mal das Handwerk legen kann. Deswegen. Wo guckst du eigentlich schon wieder hin? Du brauchst Feminismus. Wenn zum Beispiel ein Film gut gemacht ist, kann er auch ein komplexes, intersektionales Thema behandeln. Viele Leute politisieren sich über Harry Potter, Bibi oder andere Teilzeit. Das ist eine komprimierte und dialogfähigere Variante als ein Uniseminar. Ja, aber Propaganda wird nicht gemacht. Das, wovon sie reden, Propaganda gibt es hier nicht. Hier gibt es keine Propaganda. Nie das und nimmer. Das mit dem Parlamentarismus ist grundlegend keine verkehrte Sache. Scheiße, das steht da wirklich. Ich lache mich tot. Ich dachte, du hast es gerade ausgedacht, so wie Harry Potter eben. Die Frage ist nur, wie viel Bewegung da überhaupt möglich ist. Inwiefern müssen sich sogenannte Mittelparteien zum Beispiel bei der Stimmvergabe auf potenzielle Abwanderer einstellen? Das ist alles ziemlich eklig. Sogar links der Sozialdemokratie ist viel Radikalität verloren gegangen. Was? Es kommt die Altersmilde und dann verlieren sich Ideen. Deswegen finde ich es ganz gut, dass sowohl bei den Grünen als auch bei den Linken wieder ein antifaschistisch-feministisches Selbstverständnis nachwächst. Das lässt mich hoffen. Politische Bildung in Deutschland. Politische Bildung in Deutschland, oh Gott. Parlamentarismus ist grundlegend keine verkehrte Sache. Aber die Leute sind nicht radikal genug. Aber die Leute sind nicht radikal genug. Politische Bildung in Deutschland und Propaganda machen wir nicht. Wir haben gerade leider keinen Raum für bewaffnete Aufstände. Dann würde der bewaffnete Flügel der Weltraumaffen auch mal aufräumen kommen. Nein, Quatsch. Ich weiß nicht. Also können wir da nicht irgendwie mal eine Petition machen und irgendwelchen Politikern schreiben, warum die Bundeszentrale für politische Bildung so eine Kacke finanzieren tut? Also so ein Rap. Ich schlage ein Rap-Battle mit Dorian vor. Ich schlage vor, dass wir mal ein paar Memes machen mit diesen Aussagen und dem Logo von der Bundeszentrale für politische Bildung. Mit Katzen. Auf jeden Fall. Meinetwegen auch mit Katzen, aber auf jeden Fall so. Natürlich hat die Linke lange versucht, sich aus ihrer Vergangenheit zu schälen. Faktisch gibt es aber eine gewisse Chronik von SED, PDS und Links. Das muss man sich klar machen. Und wenn man sich anschaut, wie lange Leute wie Heinz Buschkowski oder Thilo Sarrazin Sozialdemokraten waren, ich würde diese formelle Demokratie gerne um einen großen, starken Schwapp sozialistischen Selbstverständnisses erweitern. Okay. Ich will sie nicht umstürzen, aber richtiges Vertrauen hatte ich darin noch nie. Geil. Die Frau kriegt Geld dafür, dass sie politische Bildung macht. Für Kinder, also nicht direkt, aber für Leute, die später Kindern diese politische Bildung weitergeben sollen. Und Jugendlichen. Ja. Ein starker Schwapp sozialistischen Selbstverständnisses. So ein bisschen DDR tut doch niemandem weh. Oh Gott. Der Staat geht mir am Arsch vorbei. Deutschland geht mir am Arsch vorbei. Mir geht es um die Gesellschaft. Ich will, dass sie mich trägt. Und ich will dazu beitragen, dass sie getragen werden kann. Aber vor allem, dass sie mich trägt. Ja, ich will, dass sie mich trägt. Ich will, dass sie mich trägt. Ach Gott. Ich weiß nicht. Ich keine Ahnung, Alter. Und dann warte. Ja, das sag ich ja auch. Es geht um viel Unsicherheiten. Ist die Revolution möglich? Was wollen wir? Wollen wir Anarchie? Wollen wir Kommunismus? Wollen wir Sozialismus? Lohnt es sich überhaupt, eine Utopie auszuformulieren? Ist sie nicht eh viel zu weit weg? Politik muss sich ins Leben integrieren lassen. Langfristigkeit und Gewissenhaftigkeit sind gute Grundlagen für ein politisches Selbstverständnis. Also allgemein sind die Utopisten, Leute, die Utopien errichten wollen, immer diejenigen, die für politischen Massenmord irgendwie... Das ist eine Lüge. Ja. Das ist eine Lüge. Also, und wenn ich das schon höre, wollen wir Anarchie... Weißt ja. Was will ich mit Anarchie in Deutschland? Fick dich doch, ohne Spaß. Wollen wir Kommunismus? Nein, wir wollen keinen Kommunismus. Was ist das für eine dumme, bescheuerte Frage? Ernsthaft? Alter Schwede, ich keine Ahnung, Mann. If I had a dick, dann hätte ich Kommunismus. Inhaltlich geht es um Cis-Normativität und das ist okay. So wie wir uns an Heteronormativität als Begriff und als Phänomene der Welt gewöhnt haben, ist es vielleicht auch einfach an der Zeit, sich auch an den Begriff der Cis-Normativität zu gewöhnen. Natürlich ist das schmerzhaft, wenn man im Zuge dessen so aufs Maul kriegt, aber das ist irgendwie auch okay. Also das meint sie jetzt für sich selber, weil sie halt diesen Song geschrieben hat und die anderen fanden es nicht lustig. Ja, und hier ist schon wieder so eine Avantgarde hier. Ja, ja. Immer diese Speerspitzen. Revolution, Speerspitze, bla bla bla. Ja. Also der linke Narrativ... verändert sich auf jeden Fall in diese Richtung, aber ich verstehe nicht, dass sie nicht verstehen, dass sie halt, was ich auch schon über die Zeit geschrieben habe, da über den Artikel über Gamergate, die Revolution ist nie von der Speerspitze ausgegangen. Das ist eine völlige Fehleinschätzung. Den Umschwung hat es erst gebracht, wenn alle geschubst haben. Immer. Es ist noch nie irgendwie, das wäre ein Staatsstreich, aber keine Revolution. wenn eine Clique sowas macht. Aber auch wenn du dir das jetzt realistisch anschaust, wenn du in Deutschland Revolution starten würdest, das würde erstmal die Wirtschaft ein gutes Stück zurückfahren. Und dann wäre das Vermögen, was du dann umverteilen wollen würdest, erstmal durch die Revolution vernichte. Und dann werden alle ärmer. Toll. Also, was würdest du mit einer Revolution machen wollen? Dann würden alle nicht arbeiten gehen für einen Monat, für zwei, für drei. Ja, toll. Dann werden wir ja erst arm. Also, dann gibt es ja nichts mehr zum Umverteilen. Also sowas hier ist auf jeden Fall Quatsch. Es spricht immerhin für die Relevanz meiner Arbeit, dass genau ich zum Gegenstand dieser Debatte werde. Nee, es spricht für die Unmöglichkeit, nicht problematisch zu sein in so einer Clique, die davon lebt, dass alles problematisch ist. Dafür spricht das. Ich bin eigentlich kein Mensch, der die Natur liebt. Ich stehe nicht vor einem Sonnenuntergang und denke, ach, ist das schön, wenn ich aufs Meer blicke oder die Berge. Da passiert bei mir nicht viel. Da oben fällt die U1, die macht mich glücklich. Was? Aber ich finde Seepferdchen toll. Die Jungs kriegen die Babys. Ja, cool. Ah! Ah! Dann kommen aber diese altbackenen Arschgeigen und sagen, verstellt die Stimme meckernd, nein, in der Natur und wegen Fortpflanzung und Erhalt der Arten, ich könnte da echt im Strahl kotzen. Ja, wenn ich mir dein Gewäsch so anhöre, könnte ich nicht schwanger werden. Ja, genau, tu uns allen den Gefallen. Schick doch einfach mal und recherchiert anständig. Und das nach so einem Satz. Es gibt so viele queere Realitäten, auch in der Tierwelt, auf die ihr euch beruft, um euren biologistische Argumentation zu stützen. Keines der Beispiele, die in dem Song auftauchen, habe ich mir ausgedacht. Die Menschen machen sich mit ihrem Kategorienzwang echt fertig. Das ja gut, das ist aber, ey, das ist so ein fetter, dampfender Haufen Bullshit schon wieder, weißt du? Jetzt kommt die mit ihren Seepferdchen und ihren Pinguinen und so, weißt du? Und sagt aber dann auch nicht, dass halt eben... Weißt du, wenn alle Tiere so wären, dass sie dann einfach mal aussterben würden komplett, weißt du? Aber auch allein schon, Natur finde ich total doof, aber Seepferdchen! Vor allem, Seepferdchen habe ich mal gemacht, also finde ich das gut. Also Kategorienzwang, du hast dann zwei Kategorien und damit bist du nicht zufrieden, weil damit kannst du zu sehr bewertet werden. Und dann machst du nochmal 20 weitere Kategorien, damit die Leute dich dann mit Laserfokus bewerten können. Oder wie? So, weißt du, damit sich der Strahl aufspaltet, ja, und die ich überhaupt nicht mehr genau bewerten können. Weil sie erstmal eine Stunde drüber nachdenken müssen, welches Kriterium sie denn jetzt anwenden. Gender ist dein Spektrum. Ja, das ist übelst bekloppt. Das ist auch ein Spektrum. Ja. Bundeszentrale für politische Bildung. Ja. Mehr bleibt dazu einfach nicht. Ja, und vor allen Dingen Mortem und Make-up, also das ist mir zu heteronormativ, das finde ich nicht gut. Oh, das ist geil, oder? Hip-Hop hat eine antirassistische und herrschaftskritische Geschichte. Cop-Killer! Kill the Cops! Das stimmt ja grundsätzlich sogar, also wenn du halt an die Ursprünge gehst, aber halt nicht mehr, nachdem es ein Massenphänomen geworden ist, ist das sehr getreten. Also. Bitches and Money, ja sicher. Weißt du, früher haben so ein brennende Mülltonnen rumgestanden und gerappt, 90 Tage fahren sie mit Mietautos durch die Gegend und haben da irgendwelche Schnallen auf der Motorhaube rumwackeln, ja. Auf Papas Mastercard und deinem winzig kleinen Penis. Ja. Dendemann. Dendemann ist super. Hier ist schon wieder die nächste Amadeo-Antonio-Stiftung dieses Mal. Demokratische Debattenkultur im Netz statt Fake News und Verschwörungstheorien. Ohne die AA-Stiftung. Ja, doch, wir haben schon ein paar gehabt, aber heute sind sie auf jeden Fall sehr präsent mal wieder. Politische Debatten finden immer mehr im digitalen Raum statt. Vor allem unter Jugendlichen. Ja, die ganzen vielen politischen Debatten, die Jugendlichen so führen. Oh Mann, ey. Verschwörungstheorien. Hier Materialien für den Unterricht von der AA-Stiftung. Genau, ich finde es auch interessant, die Wortschätzung Verschwörungsideologien. Wenn du einem extremen politischen Spektrum angehörst, ob das jetzt links oder rechts ist, dann tut die Realität oftmals mit deiner Ideologie nicht mehr übereinstimmen und dann greifst du zu Verschwörungstheorien, um dir das zu erklären, was sich als Realität dir darbietet. Ja. Es werden einfache Erklärungen für komplexe Zusammenhänge, in denen davon geredet wird, dass angeblich Banken, Zionisten oder dunkle Menge aus den Hinterzimmern heraus die Medien kontrollieren. Also vielleicht keine Banken, keine Zionisten und keine dunklen Mächte, aber irgendwer kontrolliert die Medien schon. Man hat Leute wie Murdoch oder so nicht umsonst wegen Monopolisierung kritisiert. Das, ja, oder denkt ihr nur alleine, das muss ja nicht eine Gruppe sein, jetzt unbedingt, oder einer irgendwie, es reicht ja schon alleine halt so diese, wenn du halt eine Menge von Leuten hast, die alle irgendwie gleich ticken, einfach eingestellt, von wegen so, ja, ihr seid interessant irgendwie, ihr redet über wie sich so eine Gruppe da bei der Bundeszentrale für politische Bildung halt zusammenhält. Ne? Die sind irgendwie alle der Meinung, dass das wichtig ist und für die Gesellschaft und so dieser Kram. Und dann finden sich halt diese Gruppen. Und genauso gibt es bei den Medien halt eben auch diese ganzen Anne Reschkes und hier Shahani, diese Iranerin, es fällt mir gerade ihr Name nicht ein, aber ihr wisst, vielleicht bin ich mein, auf jeden Fall lauter solche Leute halt eben. Und noch darauf kommen wahrscheinlich noch ein ganzer Haufen Leute, die man nie so hört, weil die halt nicht vor der Kamera stehen, sondern nur die Leute einladen und so, die wie zurecht dann in alle möglichen Gruppen und so. Und da brauchst du auch gar keine dunkle Verschwörung, das passiert halt quasi von selber. Die lesen halt ihre komischen Tweets und ihre komischen Beiträge. Und wir können da ja von außen auch drauf gucken und das nachvollziehen, halt, wo diese ganzen Narrative irgendwie herkommen. Was mich stutzig macht, ist, wäre dann die Dame, die wir eben gelesen haben, nicht auch eine Verschwörungstheoretikerin? Weil sie moralisierend das Elend in der Welt anklagt und dafür die Bourgeoisie verantwortlich macht, weil sie will ja mehr Sozialismus. Ja, das ist egal, also. Das mit der Moral, ich meine, die hat doch eh jeder für sich gepachtet. Das könntest du ja nicht sagen, so, ja, hier, gut Mensch, das ist aber kein Schimpfwort, tralala, da muss ich erstmal ein Ohr abkauen, warum das kein Schimpfwort ist. Die Schülerinnen decken selbst Widersprüchlichkeiten von verschwörungsideologischen Denkmustern auf und lernen durch die Überprüfung von Fakten, wodurch sich irrationale Weltbilder von rationalen Erklärungen unterscheiden lassen. Das macht dann die Arbeit. Auch in der Religion vielleicht, oder irrationale Weltbilder ist ja auch oft bei der Religion vorhanden. Ja. Oder im letzten Modul werden die Schülerinnen dazu angeleitet, eigene Lösungsvorschläge für aktuelle Problemstellungen zu entwickeln. Die werden angeleitet. Ja. Die können sich dann nur einen utopischen Gegenentwurf im Endeffekt ausdenken. Alle anderen kommen auf eine Liste und dürfen dann nochmal eine Extrastunde machen. Ja, aber auf jeden Fall Widersprüchlichkeit von verschwörungsideologischen Denkmustern, Patriarchat und so weiter. Ne? Irrationale Weltbilder. Ich mag Seepferdchen, weil die sind so, wie ich die Leute gerne haben will und so. Also, passt da halt auch wieder rein, wie die Faust aufs Auge. Ja, und das ist die Webseite, die wir so zu haben. Und die sieht natürlich auch wieder nicht nach AA-Stiftung aus. Also, es ist zwar hier unten dick das Logo von denen hier drauf. Genauso wie von der FSM, was ja nicht das Flying Spaghetti Monster ist, sondern diese freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Dienstanbieter. Und Google hatten wir letzte Woche die Deutschland-Sprecherin von Google bei diesem tollen Politik-Talk. Ja, und halt die AA-Stiftung. Und das ist dann hier jetzt ich im Netz. Wer macht Meinung im Netz? Ja, wer macht denn die eigentlich? Ja, komm, gucken wir uns das mal an. Wer macht die Meinung im Netz, wenn ich den erwische? Wir hatten letztes Mal schon das Problem mit der Aware-Macht. Die machen bestimmt Meinung, die Aware-Macht. Wer macht Meinung im Netz? Eine Ausstellung mit Bildern von 1942. Unterschiedliche Akteurinnen gestaltet. Boah, das werden sich Kinder sich wirklich nicht vorstellen können. Vor dem Hintergrund der Meinungsfreiheit bieten die Partizipationsmöglichkeiten des Netzes Privatpersonen und professionell. Schon wieder so ein Wikipedia-Scheiß erstmal, ne? Schon wieder so ein Anita Sarkeesian, Computerspiele sind so interessant und machen voll Spaß und sind gut so fürs Kognitive. Aber, oh Mann, ey. Hier werden Themen gesetzt, finden eine Schnellverbreitung. Aber das braucht ihr dir noch nicht zu erklären. Das wissen, das ist doch offensichtlich. Aber das ist wahrscheinlich wieder dieser Trick, irgendwie, dass man den Leuten erst ein paar Sachen erzählt, die offensichtlich wahr sind. Und dann kommt man den Leuten mit dem ganzen Bullshit und dann geht man davon aus, dass die Leute das dann auch schlucken. So nach dem Motto, ne, also wenn du schon in dem Modus bist, so ja, alles richtig, alles richtig. Erstmal ganz vorsichtig spreizen und dann mit der Faust rein. Die Abgrenzung von professionellen und unprofessionellen Fotografien, Videofilmen und Audioproduktionen aufgrund der technischen Qualität ist kein Kriterium mehr. Auch Textbeiträge können von interessierten Laien ebenso gut geschrieben sein wie von Expertinnen. Ja, das ist genau das, was euch so ärgert. Hm. Überdies ist Deutschland das hat Journalisten nicht geschützt, das hätte da wohl gerne. Da müssten die sich aber auch an Regeln halten, wenn das ein geschützter Begriff wäre, muss ich sagen. Ja, die Regel, dass sie eine Ausbildung gemacht haben, wahrscheinlich. Anpassung bestehender publizistischer Grundsätze, ja, aber da seid ihr doch überhaupt nicht für. Das Einzige, was euch dazu einfällt, ist, man sollte nicht mehr sagen, wenn einer aus dem Ausland kommt und eine Straftat begeht. Finden Jugendliche publizistische Grundsätze relevant und für und übertragbar auf ihr eigenes Mediennutzungsverhalten? Ist das so ein bisschen datenschutzkritische Spackeria schon wieder, oder was? Wollen sie einem da schon wieder, ach, das ist alles nicht so wichtig, interessiert ihr euch da gar nicht für, Kinder, oder? Wollt ihr ein Eis? Siehste, die wollen keine ethischen Regeln. Ja, genau, und Ben und Jerry Amadeo Antonio Stiftung Eis gibt's dann. Hm. Und das gab's ja wirklich. Das Eis, für die Leute, die das noch nicht mitgekriegt haben. Ein Ben & Jerry Eis, das von Amadeo Antonio Stiftung irgendwie Geld kriegt. Oder umgekehrt, die Stiftung von dem Eis, ja. Aber auf jeden Fall fließt Geld. Und das soll eine Doppelstunde 90 Minuten sein, ja. Charakteristische Eigenschaften von Netzkommunikation. Meinungsfreiheit, circa 20 Minuten. Journalistische Meinungsäußerung einordnen. Circa 25 Minuten Kriterien des Pressekodex. Ja, es wird wahrscheinlich verkürzt auf liebe Kinder, Pressekodex hier. Ihr dürft nicht sexistisch sein. Ihr dürft nicht sagen, wenn einer aus dem Ausland kommt, das ist der Pressekodex. Und ihr müsst die Gender-Identität heilig halten und so. Weil Gender ist wichtig. Ihr müsst yourself sagen. Ja, ohne Kack. Also wir haben da früher auch schon mal drüber geredet, der Pressekodex in Deutschland ist ein Witz. Das ist wirklich ein richtig schlechter Witz. Und das sind vier Einheiten. 4x90 Minuten oder was? Die armen Kinder könnten was lernen. Bringst du den Kindern hier jetzt Chemtrails bei? Und dann denken die sich so, habe ich von meinem Lehrer gehört, aber ich hinterfrage das jetzt mal kritisch. Das ist schon wieder so ein Kram. Ja, unzählige Möglichkeiten, bla bla bla. Gerade und Jugendliche, Verschwörungstheorien, bla bla. Zielen. Die glauben dann an den deutschen Raumflug ab 1934. Das ist doch nicht so schlimm. Zu geschlossenen Weltbildern, die keinen Widerspruch dulden, kommen kann. Ja, die Schüler sollen das nachvollziehen im Unterricht. So, glaubst du schon, dass es keinen Widerspruch geht? Glaubst du schon? Ich glaube das nicht. Glaubst du es schon? Wie viele Lichter siehst du? In der Unterrichtseinheit Verschwörungsstar können auf spielerische Weise die Mechanismen von Verschwörungstheorien aufgedeckt werden. Ja, das ist halt immer so ein bisschen schwierig, weil ich habe das, glaube ich, auch schon mal gesagt hier, aber ich habe in den 80ern schon gesagt, dass uns die Geheimdienste alle abhören und alle wollten mir so einen Hut aus Alu aufsetzen. Und vor allen Dingen, also, was mir jetzt gerade dazu einfällt, ist, wir hatten ja schon mal so ein Ding von dieser Nicht-Egal-Kampagne, das war ja YouTube, YouTube ist Google und da hieß es ja damals so, nee, das wurde ja nur irgendwie vorgestellt, aber das ist ja kein richtiges Unterrichtsmaterial, was dann irgendwie in Schulen kommen soll oder so. Ja, und jetzt haben wir hier das nächste Ding. Auch wieder von Google und AA-Stiftung. Ja, aber es war nicht die Nicht-Egal-Kampagne. Die Nicht-Egal-Kampagne hat gar keine Unterrichtsmaterialien. Die Kampagne, die Unterrichtsmaterialien herstellt, die heißt anders, aber es ist nicht die Nicht-Egal-Kampagne. Ich muss so lachen, gerade, wenn ich da lese, so irgendwie, wie, weißt du, No World Order, wie antisemitische Verschwörungsideologien die Welt verklären, ja? Und dann, weißt du, direkt Amadeo Antonio Stiftung. Was ich halt auch. Was mir so ein bisschen, ich weiß nicht, keine Ahnung, ob ich jetzt selber den Aluhut auf habe, ja, aber es kommt mir nur so vor, dass die Kinder so ein bisschen immunisiert werden sollen gegen zum Beispiel so Geschichten wie Lügenpresse oder so. Ja, dass dann halt gesagt wird, irgendwie so, nein, vertraut den Medien, den und den und den, aber das und das und das ist eine Verschwörungstheorie, ja. Das finde ich auch was cool. Mich hier, dieser Unterschied zwischen Verschwörungstheorie und Verschwörungsideologie, dass sie hier sagen, das sollte Verschwörungsideologie heißen, weil es ja nicht wissenschaftlich ist. Aber wenn du beigehst und Gender-Theorie als Gender-Ideologie bezeichnest, dann bist du ein Rechtspopulist. Dann machst du dich strafbar in Kanada, wissen wir doch. Ja, Verschwörungsideologie, ich dachte jetzt nicht unbedingt, dass es da ist, um das noch ein bisschen abzuwerten oder zu diskreditieren, sondern einfach, weil ich dachte, das geht jetzt darauf zurück, dass es Ideologien gibt, die ohne so eine gewisse Verschwörungstheorie überhaupt nicht funktionieren würden, ne? Wie zum Beispiel Feminismus mit dem Patriarchat. Konstruktive Beteiligung an Prozessen einfach macht. Jeder Betroffene kann Ideen für gesellschaftliche Probleme entwickeln. Ideen. Und in der Verwirklichungsphase dafür einen konkreten Umsetzungsplan erarbeiten. Aktivismus in der Schule. Die Schülerinnen sind gefordert, Teams zu bilden und gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. Die sollen was lernen, nichts lösen. Mit der Fragestellung, wie wollen wir soziale Netzwerke und damit Lebenswelt demokratisch gestalten? Das erinnert mich an diese Geschichte, wo die Schüler einen Puff planen sollten, wo alle auf ihre Kosten kommen. In dem Sexualspielkasten. Ne? Ja, was weiß ich nicht. 270 Minuten, seid ihr denn wahnsinnig? Wie viel Unterrichtszeit wollt ihr den Kindern noch wegnehmen? Wie wollen wir soziale Netzwerke und damit? Aha, okay. Ja, auf jeden Fall ohne Hate Speech, ist ja mal glasklar. Und was Hate Speech ist, das erklärt euch jetzt die Annetta. Eine große Blockliste für alle. Und dann kommt die Annetta rein und zwei, drei Kinder fangen an zu weinen, weil sie Angst vor Clowns haben. Ja, der Gruselclown! Aber ja. Dass der René hört. Ah, ja, wunderbar. Gutes Thema. Was habe ich mit diesen durchgeknallten Vollidioten zu tun? Du hast so ein Tuch auf. Die Glauben! Genau. Da würde mir auch so einiges zu einfallen. Ja, weißt du, setzt dich dahin als erzkonservative Muslime und sagst dann, ja, damit hatte ich nichts zu tun. Ich trage zwar religiöse Symbole. Und ja, genau, weißt du, wir sind zwar hier in Deutschland, wo man kein Kopftuch tragen muss, aber ich mache das trotzdem, um zu zeigen, dass ich mich auch mit dem politischen Islam identifiziere, ja, der zum Beispiel in meiner Heimat Politik macht, wo dann irgendwelche Frauen gesteinigt werden und sowas alles, da gibt es nämlich Scharia-Gesetze, aber die gibt es hier nicht, deswegen kann ich mich auch ins Fernsehen hineinsetzen und sagen, dass ich mit diesen durchgeknallten Vollidioten nichts zu tun habe, ja. Was heißt in Ihrer Heimat? Ist sie nicht Konvertitin? Keine Ahnung. Aber weißt du, wie wenn sich da eine hinhockt und sagt, ja, ich trage jetzt zwar hier die Sigrune, die habe ich mir tätowieren lassen, unter einem Deutschlandadler, aber das hat mit nichts was zu tun, genau. Aus Gründen. Weil, so ist es. Genau. Ich habe so gesagt. Dieser ganze NS-Komplex, was hat er denn dann, all die Jahre habe ich erklärt bekommen, ich müsse dafür irgendwo Verantwortung übernehmen und den ganzen Scheiß. Was habe ich, Frau Hübsch, mit diesen durchgeknallten Vollidioten zu tun? Erbsünde. Ja. Haben die Muslime auch, sage ich jetzt einfach mal. Du bist. Haben die auch. Haben die noch, weil die damals Wien angegriffen haben? Noch eine Erbsünde? Du musst jetzt auch endlich einer von diesen rasseablehnenden Antirassisten werden. Ansonsten wird das nichts. Ich merke das schon. Mit mir wird das eh nichts mehr. Und dazu dann das Kontrastprogramm. Der hat laut AA-Stiftung Hate Speech verzapft. Deswegen. Genau. Also, das war ganz viel Hate Speech. Und das ist nämlich das Ding hier, wegen einer angeblich gotteslästerlichen Äußerung ist jetzt ein Mann tot. Äußerung bei Facebook. Durchsetzung von dem Gesetz. von dem Gesetz in Pakistan. Und wir hatten da ja damals drüber berichtet, das war in der Woche, wo wir auch den Referentenentwurf gekriegt haben, den ersten zum Netzwerkdurchsetzungsgesetz, dass da der Chef hier von Pakistan, der Regierungschef, dass der gesagt hat, so ja, ich möchte auch, dass Facebook mit uns zusammenarbeitet und sich darum kümmert, dass wir hier unser Blasphemie-Gesetz durchsetzen können. Und jetzt ist einer schon tot. Finde ich. Ja, Theo van Gogh ist schon ein bisschen länger tot. Ja, aber ich meine speziell wegen der Äußerung bei Facebook. Ja gut, okay. Das sei die bislang härteste Strafe für Blasphemie im größtenteils muslimischen Land, berichtet der Guardian. Ja, also mit anderen Worten, ist es wahrscheinlich Alltag. Ja, wenn sich kein Mob bildet und dich einfach so dich um dich kümmern. Also. Cybercrime. Ja, ist damals das Angehörige einer Minderheit gewesen. Das hatte ich ja noch gar nicht gelesen, das Angehörige einer Minderheit gewesen. Also, ne, hier, das Gesetz wird durchgesetzt. Und das ist auch geil. Nutzer sagen deine Massenacht verschiedene SMS vor der Verbreitung. Jetzt fängst du aber auch gerade an zu robotern irgendwie. Jetzt hat es den Mars mal erwischt. Ja. Okay. Mach mal aus, denke ich. Ne? Kauf doch mal ein besseres Mikro, Alter! Okay. Jetzt. Ja, und insgesamt 87 Todesurteile. Ja, aber auch, dass die eine Massen-SMS verschicken, um den Leuten irgendwie praktisch den Richtigdenk nochmal, stellen wir vor, der Heiko würde uns allen eine SMS schicken, wo drin steht, hier, ab heute Netz.dg, denkt dran. Vor der Verbreitung solcher Inhalte gewarnt, ja. Das ist übel. Ich wär so fragen, wo hat er meine Nummer her, ey? Und der Nachsatz ist dann, außerdem, ne, wenn ihr was seht, sagt mir Bescheid, ne? Hate Speech, gotteslästerliche Sachen oder was auch immer gerade auf der Liste der Gedanken steht, die man nicht möchte. Ja, aber weißt du, wenn er das dürfte, meinst du nicht, der würde es machen? Was? Ja. Dem Mars traue ich das durchaus zu, ja. Wenn es, also ich halte den Mann für jemanden, dem es vor allem um ihn und seinen Fußabdruck geht. Ja. Mhm. Napoleon-Komplex. Hier, da wollen sie speziell Frauen harassen mit einem Gesetz, was Steuern für Pferde erhebt. Und das ist himmelschreiende Ungerechtigkeit, dass wenn du dir ein Pferd leistest und dann reiten gehst, dass du dafür dann auch noch Steuern zu bezahlen hast. Also, weißt du? Und das ist sehr umstritten, weil das prinzipiell so frauenfeindliches Machwerk des Patriarchats ist. Also weil es jetzt hauptsächlich Frauen trifft, oder was? Genau, weil Frauen Pferde haben, weißt du? Ja. Das ist ziemlich haram, was die da machen. Also, Frauenhass, wisst ihr so? Ah, ja, in Indien ist ja so ein bisschen so, man hat es ja vorher Staatslenker an der Macht, der eher so Internationalismus hat hochleben lassen, also so nach dem Motto, was gut für meine Nachbarn ist, ist auch gut für mein Land. Und jetzt hast du ja mehr so Nationalismus hochkochen in Indien und ja, es bilden sich halt immer mal wieder Mobs, die halt Menschen halt ruinieren und töten. Aus Gründen wie, der hat hier von einer Kuh Fleisch gegessen und so Sachen. Und also wenn du runterscrollst, dann gibt es da eine Zeitlinie, wo du siehst, wegen welchen Sachen einfach Leute auf der Straße angegangen worden sind. Also da genau, da siehst du halt, dass halt irgendwie so im Monat immer mal wieder halt jemand von einem Mob halt hingerichtet wird auf der Straße. Und das ist halt schlecht. Also. That is part and parcel of living in a big city. Oh, nee, das war ein anderer, ne? Ja, das hatte der aber so auch nicht gesagt, wie ich heute mal wieder gehört habe. Also, dieses Zitat. Die Presse hat es so geschrieben. Ja, die Presse hat es so geschrieben, aber das Zitat bezog sich auf, dass man die Sicherheitsbehörden dass die vorbereitet sein müssen auf solche Dinge in der Großstadt, weil das halt mal passieren kann. Also ganz generell gesprochen. Also da ging es nicht um, ja, liebe Bürger, tut uns leid, passiert halt. Es ging halt darum, dass die Sicherheitsbehörden... Schon bei uns gesagt worden ist, wir müssen uns daran gewöhnen. Ja, hier wegen dem Senator, der erschossen worden ist, da gab es dann gleich auch eine Gender-Professorin, die herausgekommen ist, die meinte, dass häusliche Gewalt und Massenschießerei, also halt Massengewalt, dass es da eine Korrelation gibt. Und dann gab es dann eine Kriminologin, die dann sich zu Wort gemeldet hat, die meinte, es gibt keine Korrelation, man braucht halt Daten für eine Behauptung. Und die Gender Studies Frau hat halt sich das irgendwo zusammengerechnet. Und ja, da gehen dann zwei, eine Kriminologin und eine Psychologin auf den Aspekt der Gewalt ein, also wenn hier rumgeschossen wird. Also, ja. Aber finde ich ein ganz interessanter Artikel. Also, weil halt auch wieder eine Genderwissenschaftlerin sich zu einem öffentlichen Thema meldet, zu Wort meldet und halt Scheiße redet. Also. Ja. Ja. Das hier kam von mir, das hatten wir ja schon mal im Rahmen der Republika, glaube ich, kurz angerissen, dass also die Frau Nahles diesen Plan hat, Leuten zum Start des Berufslebens ein Startkonto mit 20.000 Euro zu geben. Damit jemand zum Beispiel für ein Jahr aussetzen oder für ein Ehrenamt oder ähnliches die Möglichkeit hat, sowas zu machen. Oder zum Beispiel gründen. Von 20.000 Euro, weiß nicht genau, was du da gründen willst, aber... Eine GmbH, dann wahrscheinlich Startkapital, damit du die Platte gehen kann, ohne dass du dass dein eigenes Zeug mal drauf gehen muss. Ja, irgendwie... aber also was mich halt stutzig macht, da bietet sie jetzt im Endeffekt einer gewissen Wählerschicht 20.000 Euro an, oder? Ja. Ist das nicht irgendwie komisch? Also... Weil das betrifft ja jetzt, hier steht zwar jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer bekommt ein Startguthaben, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass sie da einen Stichtag machen wollen, ne? Und ab dem Tag gibt's das halt. Ne? Hm. Und ja, könnte mir schon vorstellen, dass da ein paar Leute ziemlich laut sagen werden, dass das verfassungswidrig ist, aber mal sehen. Ich kenne das aus dem Beamtenbereich, ja. Zum Beispiel, bei der Bundeswehr ist es so, wenn du mit denen fertig bist, nach, keine Ahnung, 8 oder 12 Jahren, je nachdem, wie lange du dich verpflichtest, kriegst du am Ende nochmal eine Pauschale, also kriegst du am Ende nochmal Geld, damit du dich weiterbilden kannst. Ja, mhm. Damit du quasi so auch leichter wieder zurück ins zivile Leben findest. Ne? Und dann musst du dich ja eventuell nochmal irgendwie weiterbilden oder was weiß ich, irgendwelche Lehrgänge besuchen, die kosten eben Geld. Und das ist, glaube ich, pauschal, sind es irgendwie 12.000 Euro oder sowas. Ja. Klingt ein bisschen danach, aber erstmal frage ich mich, woher das Geld nehmen und zweitens, jetzt so kurz vor der Wahl, kann man das glauben? Ich glaube nicht. Ja, das ist so eine Geschichte, die nicht durchkommen wird. Es sei denn, die SPD schafft es irgendwie, die absolute... Nee, aber hören wir auf. Das ist eher eine Leseempfehlung, das ist ein ziemlich guter Artikel halt, warum diese ganze Ideologie-Kacke und Menschen einfach nicht zusammenpassen. Hm. Mal wieder die Basler Zeitung. Ja, weil ja auch immer behauptet wird, es gäbe ja die Deutschen nicht, oder wie es die Özogut so schön gesagt hat, über die Sprache hinausgehend sieht sie da keine Identität. Naja, aber natürlich Deutscher bist du, wenn du, keine Ahnung, da irgendwie deinen Personalausweis hast und zufällig innerhalb dieser Grenze wohnst. Ja. Aber hier halt, erfolgreiche Gemeinschaftsbildung beruht auf geteilten Erfahrungen, Überzeugungen und Traditionen. Hm. Und das stimmt so auch. Ne? Das siehst du ja auch. Warum bildet sich halt neben zum Beispiel der deutschen Vereinskultur eine Parallelvereinskultur? Ne? Weil halt einfach gewisse Dinge nicht übereinstimmen und die deswegen irgendwie getrennt besser zurechtkommen, beide Seiten, als in einem Fußballverein oder wie auch immer. Ja. Also. Ja, und ja, das war ziemlich klein, fand ich, in den Medien. Also wenn jetzt hier ein Mob von Rechten oder IB oder AfD oder so mehrere Autos angezündet, Passanten und Polizisten mit diesen netten Steinen, die da liegen, beworfen hätte und so. Und Rot-Rot-Grün in Berlin scheint die Rieger Straße weiter schützen zu wollen. Ja. Gewalt, das ist doch ein aufgebauschtes Problem. Ja, Frau Schwesig. Das sind die Rechten, die das aufbauschen. Ja. Das Wasser wie kann auf ich, die Mühle der Rechtspopulisten, wie sie sich in der Straße verhalten. Das Bild eigentlich noch, das brauche ich kein Wasser mehr auf keiner Mühle, wenn ich sowas sehe. Das ist einfach dumme, guck mal, das Auto da hinten hat sicher einen Bonzen gehört. Das sieht schon so aus, das ist so ein Mercedes, oder? Oder ein Porsche ist das Weiße, was da ausgebrannt ist. Ihr seid so armselig. Und dann halt dieses Gebäude Beton. Ist ja auch noch dann in der Nähe von der Grundschule. Ja. Die werden sich natürlich dann auch freuen. Und dann sagen Leute wie diese Frau, die dem Ströbele im Wahlkreis Friedrichshain oder was das da ist, nachfolgt, die sagt dann, in der Rigaer Straße werden Anwohner von Polizisten schikaniert. Anwohner vor allem. Das ist so unsagbar. Ja, was sagt wohl der Anwohner, dem hier dieser Maybach im Hintergrund gehört hat, dazu? Sei einfach mal froh, dass kein Kinderwagen war, ne? Und am nächsten Tag ist die ganze Bagage dann hingegangen und hat die identitäre Bewegung, der ich ideologisch nichts abgewinnen kann, aber der ich auch das Recht zugestehe, einen Marsch zu organisieren und anzumelden. Und diese Äffchen sind dann am nächsten Tag dahin und haben die Leute daran gehindert, ihren Weg zu Ende zu gehen und das als Sieg gefeiert. Und im Spiegel ist heute noch ein Artikel über eine alte Frau da erschienen, die da auch dabei war und wie unglaublich mutig und toll das ist. Nee, es ist nicht mutig und toll, es ist armselig, wenn man als Demokratie es nicht aushält, dass Andersdenkende die gleichen Rechte haben wie man selbst. Und in der Nacht davor hat man sich sogar noch das Gewaltmonopol gegriffen und mal ein bisschen Randale gemacht als Werbung für die eigene Ideologie. Und am nächsten Tag werden sie gefeiert als Helden. Super Nummer. Ja, dieses hier würde ich jetzt nicht vorspielen, aber kann man sich vielleicht nochmal angucken. Fand ich ganz interessant. Es ist hier mal wieder von Zapp und dieses Mal reden sie irgendwie darüber, dass jetzt Katar irgendwie isoliert wird. Von den anderen Ländern da und halt über diesen Medienkleinkrieg, über den wir, glaube ich, auch schon mal geredet hatten, zwischen dem Al Jazeera-Programm, was ja von Katar ist, und diesem Al-Arabiya-Programm, was von den Saudis ist. Und ja, in diesem Beitrag wird halt so ein bisschen Katar irgendwie als das Opfer so ein bisschen hingestellt, also jetzt nicht wirklich mit diesen Worten, aber ich habe halt schon das Gefühl, es geht so ein bisschen in die Richtung so, ja, und die einen sehen das so, die anderen sehen das so, und was ich vor allen Dingen auch ganz interessant fand in diesem Beitrag ist, wie sie sich plötzlich darüber aufregen, dass Rundfunk irgendwie instrumentalisiert wird, um irgendwelche Politik zu machen und irgendwelche Religionen zu verbreiten, fand ich auch geil, also weil in Deutschland machen wir das ja auch ständig. Also es gibt Verträge mit den Kirchen, dass sie Plätze bekommen im öffentlichen Rundfunk, wo sie ihren Kram verbreiten dürfen. Ja, Herr Chris, das mag stimmen, aber ich war in Katar und ich habe keine Terroristen gesehen. Gell? Also es ist diese ganze Schmierentheater, das da gerade läuft. Ne? Also ich finde, die Kataris finanzieren den Terrorismus. Ja, und wer von den Leuten, die sie da irgendwie jetzt blocken, finanziert nicht den Terrorismus in irgendeiner Form? Also das kommt mir echt so ein bisschen so vor, als würden die sich denken, okay, wer ist am unbeliebtesten? Okay, die Kataris, opfern wir die mal. Ne? Führen wir die mal vor als böse Terroristenfinanzierer und sacken uns dabei noch ein paar Sachen ein. Komisch. Ich finde das alles sehr merkwürdig. Passiert auch zu passend nach dem Trump-Besuch und all diesem. Das stinkt alles. Hat nicht die USA jetzt auch Katar einen Haufen Waffen verkauft? Kurz nach der Krise fand ich auch ganz lustig. So. Heiter ja, also fand ich ziemlich bemerkenswert auf jeden Fall. Und auch, dass sie da nicht mal auf sich selber gucken oder so. Mal wieder. Ja, aber das war ja nie die große Stärke von unseren Journalisten irgendwie. Das ist wohl wahr. Sachen zu verarbeiten. Das ist ein ja, kleiner Nachtrag zu letzte Woche. Das WASD-Magazin verkauft solche T-Shirts. Und redet von einer Speerspitze, die Revolution bringen soll. Und dann verkaufen sie Social Justice Gamer T-Shirts. Und dann mit V-Ausschnitt. Mit V-Ausschnitt. Gibt es auch mit Pink und ohne Eier? Kriege ich einen Anklebebart dazu. Und, das, und eine Gläserbrille. Das Traurige ist aber, dass halt auch im normalen Journalismus, also im Mainstream-Journalismus, keiner in der Lage ist, Gamergate halbwegs richtig zu recherchieren. Und die komplette Social Justice-Interpretation halt auch im Mainstream-Medien einfach so durchkommen. Also apropos Gamergate, haben wir da eigentlich gar nichts zu diese Woche? Doch, fällt kommt gleich. So ein? Ah, okay. Ja. Ah ja, genau. Ich weiß nicht, wer es mitgekriegt hat, das tobt ja seit der E3 so ein bisschen wieder das Gamergate durch unsere Stuben und zeigt uns wieder mal, wie wichtig und richtig das war, damals 2014 schon den Blödsinn gegen den Blödsinn zu opponieren. Ja, fass doch nochmal kurz zusammen, was jetzt war mit dem. Ja, genau. Also es gab auf der E3 bei Microsoft eine Xbox-Präsentation und dort wurde ein Spiel vorgestellt, das heißt The Last Night. Das sieht ziemlich lecker aus, ist so ein Cyberpunk-Adventure-Ding, aber der Witz ist, es sieht aus wie ein pixeliges Oldschool-Game, es ist aber dreidimensional und das sieht in dem Trailer unglaublich gut aus und Cyberpunk ist immer ein Ding. Ja, also, und dann kommt yours truly, Zoe Quinn, aus dem Unterholz geschlichen, gerade als dieses Ding vorbei ist und hat drei Jahre alte Tweets von einem der Hauptentwickler dabei, in denen er sich für Gamergate ausgesprochen hat. Also er hat gesagt, Gamergate ist eine valide Sache und die Cronytum im Journalismus existiert und er hält Feminismus momentan für fehlgesteuert und gefährlich. Ja, das hat natürlich gereicht, um ihn dann vor versammelter Mannschaft als bösen Mensch zu brandmarken. Der Mann hat sich inzwischen entschuldigt und auch die Firma hat sich entschuldigt und er hat gesagt, dass er Feminismus ganz, ganz toll findet. Und alles super. Und es so ein bisschen die Pointe ist auch, dass bei dem Spiel halt es um eine Dystopie geht, in der praktisch Social Justice gesiegt hat. Ne? Also alle Menschen werden tagtäglich über Cyberimplantate mit einer Welt gefüttert, die diesen ganzen Prinzipien entspricht. Und der Protagonist ist jemand, der da durch einen Unfall nicht angeschlossen werden kann an das System und muss das halt so erleben, wie es wirklich ist. Und dann sind halt ein paar Leute richtig ausgetickt und es gab wieder den üblichen Shitstorm, aber interessanterweise halt auch Gamergate oder die Leute, die den Hashtag unterstützen, standen halt auch sofort Gewehr bei Fuß und haben darauf hingewiesen, wie verlogen und billig das ist, zumal Frau Quinn ja gerade versucht, die Werbetrommel für ihr Buch zu rühren und nur ganz, ganz üble Gestalten würden auf die Idee kommen, dass das hier alles nur war, um sie wieder ins Gespräch zu bringen. Aber es haben sich natürlich gleich die üblichen Verdächtigen hinten dran gehängt, wie Rami Ismail und Konsorten. Und man hat versucht hier, es wurden auch Artikel geschrieben sofort in den einschlägigen Magazinen, Polygon, Kotaku etc. pp. Ja. Bei Polygon stand sogar drunter, wir haben Microsoft kontaktiert und werden irgendwie mit Nachrichten zurückkommen, wenn wir Antwort erhalten. So, wir haben ihnen bei Microsoft angeschwärzt, den bösen Falschdenker, den Antifeministen, den... Das ist eine eklige Geschichte. Ich meine, gut, er hat sich zwar entschuldigt und so weiter, ja. Also als Entwickler, was hast du da für eine Möglichkeit, ne, wenn du da jahrelang in deinem Spiel arbeitest und dann kommt da so eine alte Buschhexe aus dem Unterholz gekrochen, um dich da anzugreifen, ja, nur weil du Gamergate nicht verteufelt hast, wie sie es gerne gehabt hätte. Und dann musst du halt dein Baby retten und sagen so, na, scheiße, ja, sorry, weißt du. Ja, ist die Frage, ob man Geschichte, das wirklich was mich muss. Da auch so wahnsinnig an diese, was mich so daran nervt, ist, das Spiel hatte, wurde ja eigentlich zuerst gut angenommen von der Indie-Crowd, ne? Das ist ja so ein Indie-Titel und Pixel-Art und so, stehen die drauf, ja. Und dann hat sich das quasi einmal so umgedreht, nachdem die Hetzkampagne gefahren ist. Und ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also ich fand es wirklich echt. Ja, aber das mit dem Entschuldigen, das wäre halt schön, wenn irgendwie der Entwickler gesagt hätte, maybe that's your opinion, girl, whatever. Also das mit dem Entschuldigen, das muss ich halt auch sagen, bei den Social Justice Leuten entschuldigt man sich. Na, das ist genauso wie mit Bill Mayer, der hat auch seinen Witz gemacht in seiner Show, wo er Hausnigger gesagt hat und jetzt war dann, was war es, Ice Cube bei ihm in der Show und hat irgendwas von Teachable Moment erzählt. Weißt du, das ist alles dubles Geschwätz. Wenn du da beigibst, also klein beigibst, dann werden sie dich fressen. Du musst halt. Ja, gut, aber Abel, der hat sich nicht bei Zoe Quinn entschuldigt. Wenn er sich entschuldigt hat, dann galt es einzig und allein dem Umstand, dass er halt eben bei Microsoft nicht rausfliegen wollte. Weißt du? Nee, das ist ja nicht direkt Microsoft. Er arbeitet ja mit einem Team da dran. Er kann auch nicht das ganze Spiel für seine Sache verantwortlich machen. Klar musste der sich entschuldigen öffentlich. Aber das ist ja genau das, was ich anprangere, dass hier Leute gezwungen werden, eine Maske aufzuziehen. Ja? Was haben wir denn davon, wenn ich Leute dazu zwinge, zu sagen, oh, ich möchte gerne noch mehr Einwanderer hier einer bestimmten Glaubensrichtung. Und der das aber gar nicht will, sondern das Gegenteil will. Was bringt das denn? Ja, nichts. Genau dahin gehen doch diese ganzen Initiativen. Sei es jetzt Amadeo Antonio oder Demokratie kleben oder was auch immer. Ja, ja. Ich meine, guck mal, weißt du, so ich verstehe schon, was du meinst, ja. Aber klar, sicher. Wenn sich diese ganzen Entwickler, ja, wie zum Beispiel Nintendo das auch vor kurzem getan hat, wenn die einfach sagen würden, so unsere Spiele sind nicht politisch, ja, dann hätten diese ganzen Social Justice Warrior überhaupt keine Handhabe über die, da könnte man die gar nicht erpressen. Aber leider ist es halt nicht so. Danke übrigens, ne, liebe Videospielmedien. Ja, und hier haben wir ein ziemlich eindrückliches Bild davon, wie sich das gelohnt hat, diese Werbeaktion. Erstmal Props an Deutschland. Ne? Ja, ich war schon lange nicht mehr so stolz darauf, Deutscher zu sein. Ja, keine Vorbestellung von Crash Override in Deutschland. Nice. Und wenn wir dann unten zur Amazon Summary der Vorbestellungen gehen, sehen wir, dass sie immerhin schon 202 Vorbestellungen für ihr wahnsinnig wichtiges Buch hat. Eins davon kriegt sicher Scarlett Johansson, weil die soll ja ganz, ganz doll an den Filmrechten irgendwie mitbeteiligt sein. Natürlich. Crash Override the Movie. Release Date fucking never. Mhm. Aber erwartet schon mal ein Patreon dazu oder so, weißt du? Ja, auf jeden Fall. Die muss ja auch noch das Drehbuch schreiben. Das muss ja irgendjemand finanzieren, oder? Mhm. Was ich auch noch, also was, wo ich auch sehr gelacht habe, ist, wenn ihr Twitter habt, schaut euch doch mal ihr Profil an. Und nicht, dass ihr da irgendwelche Harassments posten sollt oder so. Schaut euch nur ihr Profil an und das Profilbild, das sie hat. Das ist so lustig, weil die Anti-Gamergate ja immer die waren, das ist von wegen, ihr habt alle Anime-Avatare und die habt ihr nur, weil ihr zu hässlich seid. Und wenn man sich jetzt den von Zoe Quinn anguckt und den mit echten Bildern vergleicht, das ist schon sehenswert. Das hat sie doch nur zu Recherchezwecken gemacht, das weißt du doch, ja. Kurt Eichenwald lässt grüßen. Ja, also, wegen dem Scheiß müssen wir jetzt wieder vermehrt uns auf Gamergate einstellen, so wie es aussieht, zusammen mit der revolutionären Speerspitze und diesem unglaublichen, weil jetzt halt in irgendwelchen neuen Spielen halt drei Frauen dunkler Hautfarbe irgendwie Hauptfiguren sind, sind wir natürlich auch alle schon wieder total grantig und hassen die Videospiele und so. Also Business as usual, könnte man fast sagen. Das ist echt lächerlich. Wirklich lächerlich, dass ich es jetzt nochmal versuche mit der gleichen Nummer. Sie sollen bitte aufhören einfach. Das hat einfach alles keinen Sinn. Wir wollten doch nur Videospiele spielen. Und jetzt müssen wir die ganze Zeit Nazis hinterher recherchieren. Ja, das waren die Weltraumaffen für heute. Was? Ihr wollt nicht über nicht mit uns sprechen? Oh. Dann, dann, dann. Ja, das war so kurzfristig, das haben wir. Naja, haben wir keine Quellen zu, aber wir können ja mal drüber sprechen. Man hört irgendwie Zahlen zwischen, ich weiß nicht wie viel, 1000 und 300. Also ziemlich genau kann ich sagen, dass man Zahlen hört zwischen 300 und 3500. Wobei 3000 bis 3500 von der Lamia Kadua stammt, die das veranstaltet hat. Die Polizei von 1000 bis 2000 gesprochen hat. Aber diese 300 bis 500 waren halt an dem, also die haben sich da ja irgendwo getroffen, ich glaube am Heumarkt oder am Neumarkt oder was auch immer. Und da waren halt, als die Demo losgehen sollte, ungefähr 300 Leute höchstens. Ja. 13.45 Uhr waren es, circa 300 Leute, schreibt der Kölner Express. Dann haben die um eine Stunde verschoben, ja. Extra. Und ich denke mal, da wird dann richtig hektisch telefoniert worden sein. Und bringt uns mehr Statisten! Ja, nee, aber die kennen da welche. Ich finde das ja auch legitim, sagen wir mal, wenn ich auf einer Demo für was wäre, das mir am Herzen liegt und ich sehe, es kommt keiner, würde ich wahrscheinlich auch mein Handy zücken und sagen, hier du Arsch, Netzneutralität ist wichtig oder sowas. Ja. Aber ja, dass dann halt am Ende irgendwie dann, ja, weiß ich nicht, 1000, 2000, 3500, keiner kann es sagen. Meiner Meinung nach auf jeden Fall zu wenig, obwohl das natürlich jetzt auch schon sofort, das war ja der wichtigste Kritikpunkt jetzt der Linken eigentlich an der Kritik an der Demo, so von wegen, ja, alles wäre euch zu wenig. Nee, wär, so 50.000 hätte ich. Nee, sorry, gefunden, also ich meine, ne? du hast ja quasi Muslimen Chance auf Silbertablett präsentiert, dass sie sich von dem Terrorismus mal distanzieren können, einfach nur dadurch, dass sie da anwesend sind und so. Ja, aber stattdessen hörst du dann irgendwelche Sachen wie, keine Ahnung, wir haben ja mit diesen Irren nichts zu tun, ne? Wie wir es vorhin auch schon da in diesem Artikel gesehen haben, ja, die sehen das nicht als ihr Problem und denken sich, warum soll ich dann da bitte mitlaufen? Ja, und im Endeffekt, also das Ganze wurde ja beworben mit Muslime und Freunde beziehen Position, ja, und Caps Lock hatte dann was Lustiges geschrieben, dass es irgendwie 200 Muslime, nee Quatsch, 2 Muslime und 200 Freunde waren. Und wenn man sich die Bilder ansieht, dann verhärtet sich der Verdacht auch tatsächlich, dass es da mehr Syrer und Maltens gab als Mohammeds und keine Ahnung, Alis. Ist ja eigentlich auch egal. Das Ganze so hat nicht die Ausmaße angenommen, die man sich da vielleicht gewünscht hätte. So, das hätte, glaube ich, auch viele Leute mal einfach mundtot gemacht, ne? Die dann immer so sagen, irgendwie, ja, keine Ahnung, das ist denen egal, wenn die Europäer bei Terroranschlägen sterben, das juckt die nicht und so, weißt du? Ja, fürs Mundtot machen haben wir ja andere Leute, die dafür zuständig sind. Ja, ich kann dazu nur ganz bekümmerlich sagen, da war ja an Kölner Jahr mehr los. Also. Aber ich habe ja noch, das kann ich jetzt leider nicht einblenden von hier, aber ich hatte eine Unterredung mit einem Herrn namens Dennitz auf Twitter, der sagt, Weltfrieden verpasst laut Internet-Nazis, weil keiner kam und Besseres zu tun hatte, als einen Lauf zu machen, nicht mit uns. Und darauf habe ich geantwortet, auf jeden Fall wurde verpasst, den Rechten eine Menge Wind aus den Segeln zu nehmen. Woraufhin Dennis zurückgeschrieben hat, haben eh kein Leben, dieses Harzer Volk. Ich glaub, Lol, Alman. Das fasst ganz gut zusammen, wo die Diskussion hingeht. Ja. Dass die DITIB vorher schon gesagt hat, wir nehmen da nicht teil, weil das hat ja nichts mit dem Islam zu tun. Das finde ich noch das Erbärmlichste. Weißt du? Ach komm, hör doch auf. Weißt du, sagen irgendwie, wegen dem Ramadan können wir da nicht dran teilnehmen. Die Muslime sind zu geschwächt und keine Ahnung. Wir hätten uns einen späteren Termin gewünscht, weil dann auch nicht-muslimische Organisationen hätten mit einbeziehen und so. Ja, weißt du, aber das ging ja nicht um Nicht-Muslime, Mann. Ja, es ging ja nicht um Nicht-Muslime, verstehst du? Guck, ich habe, wie ich vorhin schon erwähnt habe, den Al-Quds-Tag heute in London gesehen. Guck dir die Bilder vom letzten Al-Quds-Tag an, die auch in dieser Doku waren, die jetzt nächsten Mittwoch im Fernsehen läuft, dann doch diese Antisemitismus-Doku. Guck dir das alles an, wie toll die auf die Straße gehen können. Oder wenn Erdo da ist, da waren 40.000 Leute in Köln, 40.000. Das war ja auch nicht Ramadan, da war ja nicht zu geschwächt, ja, um auf die Straße zu gehen, weißt du? Auch wenn man es in Köln gesehen hat, wie sie wieder ihren Koran verteilt haben. Das wird auch nochmal spannend jetzt die Woche. Also ich bin wirklich mal gespannt, es soll da nämlich auch noch eine Talkshow danach geben, wo sie sich quasi die... Wo uns dann erklärt wird, was falsch ist an der Doku. Genau, und weil die Punkte, die sie da angeführt hatten, viel davon war ja Quatsch. Also zum Beispiel, dass sie da geschrieben haben, es würde ja nicht gehen, dass man einfach die Leute da irgendwie über die spricht und die nicht selber irgendwie sich da verteidigen können. Wo ich immer dachte, ja, Hashtag GEMA geht. Also Ich habe eine komische Sache, die mir aufgestoßen ist. Ich habe die Doku geguckt, als die Bild sie irgendwie zur Verfügung gestellt hat und ich keinen Bock auf Buchhaltung hatte. Da sagt die irgendwie so, ja, die Kritik am 1% und die Kritik an den Banken, das ist maskierter Antisemitismus. Da wird mit Namen wie Rothschild oder Goldman Sachs gearbeitet. Und das finde ich gefährlich. Das finde ich richtig gefährlich. Ja. Das ist doch, wie willst du denn von den 1% sprechen, wenn du nicht auch über Goldman Sachs sprechen kannst? Ja, natürlich. Das ist also... Da habe ich nicht verstanden, was sie reitet. Also wenn sie halt Kritik am Bankensystem schon mit Antisemitismus gleichsetzen, dann wird es echt dünne Luft für Meinungsfreiheit. Ja. Ja. Dann kannst vor allem, das ist ja ganz schön antisemitisch. Irgendwie, die reden über die Banken, die können nur die Juden damit meinen. Ja, habe ich auch nicht verstanden. Ansonsten fand ich die Doku ziemlich interessant und würde sie auch empfehlen zu gucken für die Leute, die sie noch nicht gesehen haben. Aber die danach folgende sogenannte Talkshow würde ich echt mit Vorsicht genießen. Da wird es viel Apologetik geben. Ja, das wird es geben, aber ich bin echt mal gespannt, wie sie sich aus der Nummer wieder rausschöpfen. Vor allen Dingen. Absurden Unterstellungen, die gekriegt haben. Ja, sie hätten die ja noch gar nicht fertig untertitelt, weil die in der Bild-Zeitungsversion waren einige Sachen abgedunkelt. Ne? Aber du konntest aus dem Zusammenhang erschließen, dass da gerade übelst verfassungsfeindliche Sachen gesagt worden sind. Ja? Und das, ich glaube, und es gibt auch einen Screenshot, der existiert, wo die Sachen untertitelt sind. Ja? Und Bild hat das wahrscheinlich einfach geblankt, weil sie keinen Bock hatten auf den möglichen Prozess. Aber das wird von der anderen Presse so nicht wahrgenommen, sondern es wird behauptet, ja, die war noch nicht mal, man konnte sehen bei Bild, dass die noch nicht fertig untertitelt war. Lächerlich. Ja. Und dann, was mir zu nicht mit uns noch einfällt, ist, ich hatte ja dann auch eine Twitter-Begegnung mit dem Herrn Traus. Ex-Piraten war der, glaube ich, oder was? Ne? Er ist SPD, dann ist er ausgetreten und dann hat er sein Bundestagsmandat zu den Piraten mitgenommen. Ja, also er ist quasi der bis heute erste und einzige Piraten-Bundestagsabgeordnete. Ja. Weil ich hatte die Frau Merkel zitiert anhand der 300 Leute auf dem Neumarkt mit den Worten Multikulti ist gescheitert. Ich werde ja wohl noch die Kanzlerin zitieren dürfen. Und dann ist er gleich angekommen. Ja, Mama, Multikulti, allein essen gehen, bla bla bla. But how's the food? Dann habe ich gleich gesagt, ja, scheiß drauf. Aber dann hat sich noch jemand anders in die Diskussion reingehängt. Ich habe die Mansions immer wieder gesehen. Er hat so eine Scheiße geredet, dass ich ihm dann irgendwann geschrieben habe, dass ich es ziemlich lustig finde, wenn jemand wie er Leute zu Moral belehren möchte. Der Mann ist verurteilt wegen Besitzes von Kinderpornografie in 102 Fällen und hat sich hinterher rauszureden versucht mit den Worten, so er wolle sich, hätte sich informieren wollen über Kinderpornografie für sein politisches Wirken. Ja. Also der will dann Leuten erklären, wo die Moral wäre. Das fand ich äußerst unterhaltsam. Oh. Ja. Haben wir noch irgendwas, wozu wir nichts gesagt haben? Zum Klimawandel. Klimawandel haben wir gar nichts gesagt. Wollen wir den einfach mal leugnen, wegen der provokanten These? Ja. Dann kriegen wir auf jeden Fall wieder ein paar neue Subscriber. Da warten wir schon. Okay, die Weltraumaffen leugnen hier mit dem Klimawandel. Ja. Aha. Aber ich nicht. Ich gehöre zur Skeptikerbewegung. Ich leugne nicht. Du weißt ja, mitgegangen, mitgehangen, ne? Und so. Ja. Ja, ich glaube auch. Und was meint ihr, welche Feministin hat welche Geisteskrankheit? die haben generell. Feminismus ist die Geisteskrankheit. Ja. Ja, ist Feminismus also, ein Symptom oder ist es die Krankheit? Gibt es da nicht so vom Jordan? Kann man verteilen. Gibt es da nicht von Jordan Peterson so eine Klassifizierung, in welche psychologisches Schema Leute, die Political Correctness geil finden, fallen? War das nicht irgendwie scored high in orderliness oder something like that? Ja, genau, irgendwie so diese, das war diese Disgust-Geschichte irgendwie. Also, dass die Leute. Ja, das Disgust. Ja, sich von anderen Leuten eher ekeln. Genau, und dass sie in der Regel nicht so intelligent sind. Mhm. Die haben jedenfalls alle Daddy-Issues gehören richtig durchgefickt und ein paar auf den Arsch getrommelt. Ja, also die Intelligenteren sind eigentlich die, die mit Sprache arbeiten und die weniger Intelligenten sind die, die eher mit Gewalt dann die Ideologie Aber wie wir wir hatten es ja vorhin von der Tussi, die den Artikel geschrieben hat, über den Bleilo gesprochen hat. Also da hat schreibende Zunft nichts mehr mit Gehirn zu tun heutzutage. Das ist, glaube ich, auch schon Vergangenheit, Chris. Das war jetzt aber ganz schön Misogynin. Ja, ich habe heute Morgen auch meine 2 Tabletten Misogynin genommen, wie jeden Tag. Dann bin ich raus, habe Frauen geschlagen und dann war schon Zeit für Weltraumaffen. Ich muss es nicht vor oder nach dem Haftbefehl? Mein Körper jetzt natürlich. Du musst, ganz natürlich. Du musst zwischendrin nochmal reflektieren über deine Männlichkeit. Dieser deine Stream wurde Ihnen präsentiert von Misogynin. Und Hallo Abhut. Und Misogynin Absolut. Gibt's auch was von Ratiofarm? Ganz bestimmt. Das kommt erst, wenn die Patentschutz abgelaufen ist, dann kommen die Generika. Also, das ist echt eine verdammt lange Abmoderation, will ich nochmal gerade sagen. Ja, wir haben auch lange gebraucht, um anzufangen. Also, von daher. Shoutout auf jeden Fall noch an Notch, der sich auch da zu The Last Night eingemischt hat und gesagt hat, what a cunt. Und dann ist ihm aufgefallen, dass der Tweet, auf den er geantwortet hat, von Zoe Quinn war. Eben, dass er ihr das auch schreiben würde, egal wer sie ist, weil jemand, der sich so äußert, ist eine Cunt. Ah, Notch. Und auch noch ein Shoutout an die autistische Einheitsfront Deutschlands. Ihr schafft es schon. Zu den Waffenautisten. Ja. Macht's gut, Leute. Lasst euch nicht sendern.